Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 5 2022. Das Jahr ist schon wieder zu einem Drittel rum und wir haben heute einige schöne Themen am Start. Wir, das bin ich, Lasse, und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Schönen guten Abend. Und Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend oder Tag oder Nacht oder Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, das geht ja zum Glück zeitunabhängig. Wir haben den April hinter uns gelassen und bevor wir zu den News kommen, heißt das natürlich auch, dass auch wieder eine andere Community-Aktion ansteht, nämlich wenn ihr den Podcast direkt am Sonntag hört, wo er rauskommt, am 1. Mai, Tag der Arbeit auf dem Sonntag, naja, aber gleichzeitig auch der Start des Conan Forum Charakter Contests, unserem alljährlichen Beliebtheitswettbewerb der Detektiv Conan Charaktere. Ein Jahr haben wir mal ausgesetzt. Und er ist wieder zurück dieses Jahr und ich bin mir sicher, da werden uns einige spannende Paarungen erwarten in den Gruppen. Ja, genau. Ein Livestream zur Auslosung, den wir auch eigentlich alljährlich machen, den gab es dieses Jahr ja leider nicht. Ansonsten hättet ihr davon wahrscheinlich schon mitbekommen oder habt euch vielleicht auch gefragt, wo denn dieser Livestream hin ist. Gibt es dieses Jahr leider nicht, aufgrund privater Gründe. Lieben Gruß an dieser Stelle auch an Johannes, der den Livestream ja immer die letzten Jahre kompetent verwaltet hat. Dieses Jahr ohne Livestream, aber dafür geht der Charakter-Contest natürlich genauso fulminant los oder ging los oder geht los. Wann geht es los? Ich glaube, dieser Podcast hier erscheint am 1. Mai und am 1. Mai geht es auch los, 20 Uhr. Also es könnte in der Zukunft liegen, könnte auch in der Vergangenheit liegen. 1. Mai bis, ich schätze mal, 17., 18. Mai läuft der Charakter-Contest in diversen Runden, Gruppen auf conanforum.org. Wenn ihr dort registriert seid, dann habt ihr die Möglichkeit, an diesen vielen Partien teilzunehmen, für eure Lieblinge zu stimmen und ja, eure Stimme abzugeben. Viel Spaß zu haben. Es geht ja auch darum, als Community-Aktion in den Beiträgen die einzelnen Charaktere anzufeuern. Um vielleicht auch nochmal kurz zu erklären, was der Charakter-Contest denn eigentlich ist. Wir erzählen jetzt hier so detailliert. Also 63 Charaktere aus dem Conan-Universum hauptsächlich, aber auch aus dem Kaito Kid und Yaiba-Universum, also alles, was Gosho Aoyama betrifft, treten gegeneinander an. In der ersten Runde in Gruppenphasen, wo dann aus 9 Charakteren in 7 Gruppen jeweils 3 nur weiterkommen und so verringert sich das Feld halt von Runde zu Runde, bis wir dann am Ende in einem Finale 3 Charaktere aufeinandertreffen haben, wo dann am Ende ein Sieger gekürt wird. Das war im letzten Jahr, wie ich durch meine Recherche herausgefunden habe, und letztes Jahr waren wir natürlich alle mit am Start, Heiji Hattori. Im Vorjahr Wataru Takagi, es haben auch schon viele, viele andere Charaktere gewonnen. Die Historie ist lang. Ich glaube, den Contest machen wir seit 2010, wenn ich mich nicht irre. Also da haben wir schon wirklich einen Haufen an Charakteren gewonnen. Noch keinen doppelten Sieger hatten wir bisher. Vielleicht ja in diesem Jahr. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Community, die sich immer beteiligt, auch mit Gesang, Gedichten und was es da nicht alles gibt. Also es ist wirklich immer schön, dem ganzen Spektakel zuzuschauen. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Jedes Jahr ist es eine spannende Zeit. Es gibt spannende Abstimmungen, mal Kopf an Kopf rennen, mal denkt man, es ist alles klar und dann dreht sich doch wieder alles innerhalb eines Tages und die User lassen sich jedes Mal solch kreative Beiträge einfallen und machen auch irgendwelche, ja, so Photoshop-mäßig so, dass sie irgendwelche Sprechblasen befüllen und dann entstehen da witzige Cartoons und was nicht alles. Also es ist jedes Jahr ein Highlight und ja, auch dieses Jahr wird es wieder ein Highlight sein und ich freue mich auf viele kreative Einsendungen. Besonders gespannt bin ich tatsächlich auch auf die neuen Charaktere, die dieses Jahr mit am Start sind. Da haben wir unter anderem eine kleine Bandbreite an Charakteren aus dem Yaiba-Universum, die bisher ja noch nie teilgenommen haben. Bin ich sehr gespannt, wie das denn funktioniert. Wir haben jetzt ja den ersten Yaiba-Band schon auf Deutsch. Ob die punkten können, ob die schon Fanlieblinge geworden sind oder ob das vielleicht noch ein paar Jahre dauert oder ob das überhaupt nichts wird, kann ja auch sein, dass Yaiba, Onimaru und Sayaka Mine überhaupt nicht ankommen bei der deutschsprachigen Conan-Fangemeinde. Ja, und ansonsten auch noch ein paar Neulinge aus dem Wild Police Story Universum. Bourbons tote Freunde, wie Lasse so gern zu sagen und zu schreiben pflegt. Oder was hattest du geschrieben? Ich fand das sehr amüsant neulich in der einen News. Ja, die sind diesmal auch mit dabei. Mal sehen, wie die so performen oder ob sie was reißen können. Ist natürlich terminlich gesehen für den Charakter-Contest ein bisschen unglücklich, weil da kommen wir noch zu, weil es wahrscheinlich ein Event geben wird, wo man diese Charaktere noch mehr begutachten kann nach dem Ende des Charakter-Contests. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer anderen News in das Segment Anime in Deutschland rein, nämlich bei Crunchyroll, dem einzigen Anbieter von Directive Con Streaming aktuell, wenn man Amazon Prime Video ausnimmt. Dort sind seit diesem Monat einige Filme der Directive Con Reihe, die sind ja so auf einer Seite, alle Directive Con Movies, abgebildet. Und einige Filme davon sind seit Anfang der April nicht mehr auf Crunchyroll verfügbar und bis jetzt, Stand jetzt, auch noch nicht wieder da. Das sind Filme, die Filme 1 bis 4 und Film 18, die aktuell nicht angeboten werden können. Dazu hatte sich ein Mitarbeiter von Crunchyroll auf Nachfrage von Con News folgendermaßen geäußert: Aktuell können wir die Titel mangels Lizenz nicht anbieten. Wenn, / falls sie wiederkommen, kündigen wir es entsprechend an. Das ist natürlich sehr schade, unabhängig davon, wie genau man jetzt diese Filme mag. Ich mag zum Beispiel Film 4 und 18 sehr, deswegen ist das für mich so ein bisschen, naja. Aber auch so allgemein ist es natürlich schade, dass solche lizenzmäßigen Sachen dann immer so eine Lücke in den Katalog reißen. Weil Crunchyroll hatte ja eigentlich ein sehr umfassendes Angebot, was wir auch immer sehr gelobt haben. Und da ist natürlich jetzt schade, dass jetzt seit einem Monat die Filme nicht verfügbar sind. Und da hoffen wir mal, dass diese Lizenzsituation dann schnellstmöglich geregelt wird. Und ich nehme an, da arbeitet Crunchyroll bzw. Kazé mit Hochdruck dran. Ja, also ich glaube, das hat gar nicht so viel damit zu tun, wie sehr man denn einen Film mag oder nicht mag. Also wirst du wahrscheinlich auch wissen. Also ich mag ja zum Beispiel Film 10 überhaupt nicht, das Requiem der Detektive, und möchte aber natürlich trotzdem, dass der Film bei Crunchyroll ist, damit ihn sich alle anschauen können und feststellen können, wie unschön dieser Film ist. Nein, also ist natürlich schade, dass Film 1, 2, 3, 4 und 18 momentan nicht verfügbar sind. Warum auch immer diese 18 mittendrin? Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eventuell damit zu tun hat mit der Umstellung von Anime on Demand, Crunchyroll, dass da eventuell einiges lizenztechnisch mit dem japanischen Lizenzgeber umorganisiert werden muss, dass da Verträge umgeschrieben werden müssen oder sonstiges, ohne jetzt hier genaueres zu wissen, aber dementsprechend habe ich da zumindest Verständnis für. Das kann durchaus passieren, gerade weil diese Anime on Demand zu Crunchyroll-Umstellung ja noch gar nicht so lange her ist und Anime on Demand ja auch eingestellt wurde. Und ja, dementsprechend ja auch schön, dass Crunchyroll da so schnell und zügig reagiert hat und uns auch ein Statement geliefert hat. Und ich hoffe natürlich, dass die fünf Titel dann zeitnah wieder zurück in den Katalog finden. Ist immer ungünstig, wenn da irgendwelche Titel fehlen, aber ja, kann man nun nicht ändern, und schön, dass da zumindest kommuniziert wurde. Das ist ja auch schon mal viel wert. Kommuniziert hat Kazé auch die ersten bzw. weiterführenden Details zur ersten Blu-ray-Box zu Detective Conan, die ja bald erscheinen soll bzw. sollte. Das sieht inzwischen schon wieder ein bisschen anders aus, aber der Reihe nach. Am 10. April hatte Kazé einen Newsletter veröffentlicht, indem sie die entsprechenden Details bekannt gegeben haben zum ersten Volume von bisher geplanten, angekündigten 3 Volumes. In diesem Newsletter hat Kazé den 19. März 2022 als Veröffentlichungsdatum genannt. Im Newsletter haben sie dann auch geschrieben, es sollen 36 Episoden sein. Das wurde dann am selben Tag noch auf der Webseite einkassiert, als man da die News veröffentlicht hat. Da waren es dann nur noch 34 Episoden. Da hat intern scheinbar was nicht ganz hingehauen. Aber auf jeden Fall haben sie auch nochmal da explizit bestätigt, dass es die japanische Tonspur geben wird und das auch nochmal klargestellt mit HD. Dazu schreiben sie im Newsletter: Selbstverständlich ist auch die original japanische Schnittfassung in HD mitsamt japanischer Tonspur enthalten. Für die deutsche Sprachausgabe wurde der vorhandene deutsche Ton auf das HD-Material angepasst. Da für einige wenige Stellen der deutsche Ton leider nicht vorhanden ist, wird dort die japanische Fassung mit deutschen Untertiteln eingefügt. Das ist erstmal das. Und dann tauchte die Blu-ray-Box dann auch im Kase-Shop auf kase-online.de auf, wo man sie auch direkt, das ist halt so die Hifkondi-TV-Serie Box 1, und dann kann man wie bei Amazon auch zwischen der Fassung wechseln, die man möchte, also entweder DVD-Box oder Blu-ray-Box, wo sich ja auch der Preis rausgestellt hat, denn im Kase-Shop, die unverbindliche Preisempfehlung, ist dort 64,95 Euro. Zum Vergleich, die DVD-Box kostet im Kase-Shop aktuell 56,95 Euro, wo dann auch klargestellt wurde, Episode 1 bis 34, also die 34er-Nummer ist richtig, und wo auch ein anderes Release-Datum drinsteht als noch im Newsletter, denn im Shop stand da nichts mehr vom 19. Mai 2022, sondern stattdessen ist dort vom 22. Juli 2022 die Rede, also knapp 2 Monate später als im Newsletter noch angekündigt. Ansonsten decken sich die Details aber: Blu-ray-Format 4:3 1080p, Tonformat Deutsch-Japanisch, DTS HD MA 2.0. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Ankündigung mit vielen Facetten. Die Unstimmigkeit, dass es jetzt im Newsletter so eins drin stand und dann die Details dann später geändert wurden, naja, finde ich, ist ein bisschen unschön, aber kann man, glaube ich, drüber hinwechseln. Es ist nur wichtig zu wissen, dass es halt nicht Mai ist, sondern Juli. Und ja, die Details mit der japanischen Tonspur, mit HD-Ton und dann Untertitel, das ist natürlich, hat natürlich wieder für viele Diskussionen unter den Fans gesorgt, aber vermutlich ist dieser Weg der Anpassung eben, dass die entsprechenden nicht synchronisierten Stellen mit Untertiteln gezeigt werden, wahrscheinlich noch der gängigste Weg, weil eine Neuvertonung dieser Szenen, dieser einzelnen Fetzen, glaube ich, so nicht umsetzbar wäre. Nee, genau. Also das ist halt auch mal die Frage, wie man das... Also man könnte natürlich dann sagen, oh, hier hat Conan jetzt einen Satz nicht gesprochen, der wurde damals rausgeschnitten, schon bevor es damals für RTL 2 synchronisiert wurde, und dann ins Tobias Müller ins Tonstudio schicken und ihn das nachsynchronisieren lassen. Aber Tobias Müllers Stimme hört sich natürlich 2002 oder hörte sich 2002 ganz anders an als 2022. Da liegen ja immerhin 20 Jahre dazwischen. Also ich vermute mal, dass sie sich anders anhört. Und das könnte man natürlich über irgendwelche technischen Umwege und so weiter und so fort so hinbekommen, dass es sich anhört wie damals. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch mit sehr viel Zeit und Aufwand verbunden. Und den Weg dann zu gehen, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr mühselig, wenn überhaupt. Und ja, rechnet sich wahrscheinlich überhaupt nicht für Kase, die ja einfach nur das einfach auf DVD veröffentlichen wollen und dann nicht groß nochmal ins Synchrongeschäft einsteigen möchten. Vermute ich zumindest stark. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Kase da nicht extra noch neue Vertonungen machen möchte. Und die ganze Folge neu zu synchronisieren, ist natürlich auch mit immensen Kosten verbunden. Da könnte man, also finde ich, lieber eine neue Folge nochmal synchronisieren, als eine alte ein weiteres Mal zu synchronisieren, nur damit man halt sie komplett synchronisiert hat mit diesen paar Fitzelchen, die da auch noch fehlen. Also von daher finde ich auch diese Lösung, die jetzt gewählt wurde, eben entsprechend mit japanischem Ton plus Untertiteln, ja, ist einfach die beste Lösung, die man da haben kann. Wenn man denn das komplette Material haben möchte, und ich finde es ja tatsächlich sehr schön, dass das komplette Material da ist und man das auch veröffentlichen kann, und ich sag mal, warum nicht? Also selbst wenn es dann ein paar Stellen gibt, wo man halt tatsächlich auf die deutsche Synchronisation dann verzichten muss, und trotzdem aber in den Genuss der ganzen Folge kommen kann, dann ja, nehme ich das gerne in Kauf. Also das ist für mich gar kein Problem. Und ich denke mal auch, dass die Mehrheit das so sieht. Ich hoffe es zumindest. Oder wie, was waren andere Ansätze, die diskutiert wurden? So, Ja, Neuvertonung dieser einzelnen Fetzen. Ja, das, also nee, ich glaube nicht. Das hört man doch definitiv raus. Also, ich meine, wenn wir hier bei dem Podcast aufnehmen und dann zum Beispiel meine Tonspur kaputt ist und ich im Nachhinein etwas aufnehme, versuche mich gleich weit vom Mikrofon zu befinden und die Stelle im Nachhinein aufnehme, es hört sich komplett anders an. Das bekomme ich auch mit 20, 30 Versuchen nicht so hin, dass sich diese eine kleine Stelle, die dann fehlt, so anhört wie der restliche Podcast. Und das ist einfach, also Ja, also ich finde es ultra schwierig im Tonstudio, professionell, ja. Wir beim Colin Carsten sind ja hier Laien, die das hier privat von zu Hause aus machen, im Homeoffice, wie man so schön sagt. Unentgeltlich wohlgemerkt. Ja, das geht man im professionellen Studio natürlich besser hin, aber ich glaube auch da, wenn sich die Stimme hat sich wie gesagt verändert und ja, ich glaube, das funktioniert so nicht. Und die Aufnahmetechnik hat sich ja auch verändert. Das auch, ja. Ja, das denke ich auch. Also ich persönlich bin mit dieser Lösung auch absolut zufrieden, dass man halt das, was nicht synchronisiert ist, das bekommt man. Das ist ja das, was im Prinzip seit Jahren gefordert wird, wenn man weiß, oh, da fehlt was und es ist bislang nicht irgendwie auf einer DVD-Veröffentlichung gewesen, dass das Bild und Material dann eben so nachgeliefert wird, dass man da die Untertitel an der entsprechenden Stelle hat. Und es sind ja wirklich nur Fetzen, das heißt, es sollte einen nicht groß stören. Und ja, der finanzielle Aufwand, diese kleinen Fetzen nachzusynchronisieren, ist wahrscheinlich viel zu hoch, weil du ja die Sprecher allein schon bezahlst, wenn sie ins Studio kommen und dann eben entsprechend für die Sätze, die sie halt sagen werden. Und dann natürlich, was noch alles an dieser Produktion mit dranhängt, mit Tontechniker und Dialogregie und. Ich nehme an, das würde wahrscheinlich der Kosten-Nutzen-Aufwand oder wie man das nennt, wird einfach viel zu hoch sein. Da müsstest du viel zu viel reinbuttern, als dass du da dann entsprechend was irgendwie rausholen könntest. Und wenn halt die einfachste und wirtschaftlichste Lösung für Kase entsprechend ist, dass sie sagen, ja, wir kriegen das komplette Material, allerdings nur mit Untertiteln, aber dann ist es dafür komplett, dann ist das so und ich denke, dann sollten auch alle zufrieden sein und ja, da denke ich mal, wird so dann entsprechend der beste Weg gewählt und dann bin ich auch mal gespannt, welche Szenen das denn im Einzelnen überhaupt dann alles sein werden und ja, mal schauen, wie das dann so wird. Ich bin ja nach wie vor immer noch überrascht, dass wir es dann jetzt letztendlich doch hinkriegen, dass wir die japanische Tonspur bekommen. Also das freut mich ja für die Blu-ray-Käufer dann auch sehr. Ja, absoluter Wahnsinn. Also wirklich, wirklich gut. Ich hatte vor ein paar News-Podcasts noch gesagt, dass ich das überhaupt nicht für möglich halte. Und ja, Wahnsinn, dass es jetzt auch von offizieller Seite bestätigt ist und dass wir die japanische Tonspur bekommen, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Plus, das auch tatsächlich den Umstieg von DVD auf Blu-ray rechtfertigt, wenn man denn möchte. Also ansonsten, wenn das nicht dabei wäre, hätte ich gesagt, ja, kann man sich schenken, aber so wirklich absolutes Plus, ja, für den Umstieg. Wo wir gerade auch bei den wirtschaftlichen Aspekten waren, kommen wir zu dem anderen Aspekt dieser Veröffentlichung der Blu-ray-Fassung, nämlich der Preis. Circa 65 €, also 9 € teurer als die DVD-Fassung, hat bei einigen Fans auch für ein bisschen Unmut gesorgt. Andere sahen es eher so, dass Kasi bei anderen Serien eine ähnliche Preiserhöhung hatte für die Blu-ray-Fassung. Und dass man da davon ausgegangen ist, dass das auch bei Conan nicht anders sein wird. Und so ist es jetzt tatsächlich auch gekommen. Ja, 65 € ist natürlich ordentlich Geld. Aber ehrlich gesagt, gehörte auch zu denjenigen, die damit gerechnet haben, dass die Fassung dann so einen Preisanstieg hat und nicht, dass sie gleichen Preis hat oder nur ein bisschen weniger. Oder es gab sogar manche, die haben gesagt, vielleicht wäre die Blu-ray-Fassung ein bisschen billiger als die DVD-Fassung. Also ich bin da ehrlich gesagt realistisch geblieben und habe mir da keine Hoffnung gemacht. Nee, vor allen Dingen, man kennt es ja. Also ich persönlich kenne es generell so, dass die Blu-ray eigentlich immer 10 € teurer ist als die DVD. Und deswegen, das ist ja auch absolut gerechtfertigt. Du hast besseres Bildmaterial und was halt die Blu-ray alles im Gegensatz zur DVD halt besser macht. Genau, und bis wir sehen, wie viel besser das dann wirklich alles ist, bis wir es selber in den Händen halten, wie gesagt, hier an dieser Stelle nochmal, Termin laut Kase Shop, der 22. Juli 2022. Nah am ursprünglichen Release-Termin, am 19. Mai, wäre auch ein anderes Thema dieses News-Podcasts gewesen, nämlich die Film 25 Fanpremieren. die am 20. Mai diesen Jahres stattfinden. Was wir wissen ja, in der gesamten Kase Anime Night in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz wird Film 25 am 31. Mai, Ende des Monats, im Kino laufen. Die Fanpremieren finden in 5 Städten statt, wo man den Film eben schon am 20.05. sehen kann, namentlich in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Leipzig und in München. Und das Besondere ist für uns hier von connews.org, dass in der Fanpremiere im Cinemax Hamburg Dammtor, in dementsprechend Hamburg, unser lieber Kevin von connews.org auf Wunsch und im Auftrag von Crunchyroll und Kase die Moderation der Fanpremiere übernehmen wird. Und da gibt es dann auch wohl Kostümcontest und exklusives Poster für Besucher. Und wie gesagt, da kann man dann eine kleine Moderation von Kevin genießen und ihn sicherlich hinterher dann auch treffen und natürlich den Film 11 Tage vorher sehen. Das ist natürlich einerseits, so, mal kurz trennen, so einerseits Fanpremiere und so, 11 Tage früher, super Ding für Fans. Manche Leute haben irgendwie kritisiert, ja, aber das ist ja, wenn ich dann in die Städte nicht hinkomme, dann gucke ich in die Röhre. Ja, das ist dann halt so, aber dafür ist es nun mal eine exklusive Fanpremiere. Und der Film läuft halt 11 Tage später. Also die 11 Tage kann man hoffentlich noch warten. An sich eine super Aktion. Und dann als zweiter Teil muss man natürlich sagen, dass es für uns als Fan-Webseite eine riesengroße Ehre ist und ein riesengroßes Vergnügen, dass uns da der Publisher einen von uns angefragt hat für die Premiere da. Und da können wir an dieser Stelle auch nur noch mal Danke aussprechen an Crunchyroll und Kase. Ja, dem schließe ich mich natürlich sehr gerne an. Vielen Dank an Crunchyroll und Kase, dass wir die Moderation übernehmen dürfen in Hamburg. Und unser sehr geschätzter Kollege Kevin, den ihr ja sicherlich auch von anderen Conancasts kennt. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, an dieser Fanpremiere teilzunehmen, insbesondere natürlich in Hamburg, dann macht das unbedingt. Andererseits natürlich auch in Berlin, Köln, Leipzig und München möglich am 20. Mai um 20 Uhr. Ja, genau. Kritisiert hatte ich auch, oder Kritik hatte ich auch gehört in der Hinsicht, dass sich einige Fans schon Tickets gekauft hatten für den 31. Mai, die dann jetzt aber auch gerne in die Fanpremiere am 20. Mai gehen wollten, aber natürlich nicht doppelt ins Kino und das Ticket für den 31. Mai leider nicht mehr stornierbar ist und sie dementsprechend ja am Überlegen waren, ob sie denn jetzt doch eigentlich zum 20. Mai gehen sollen, weil sie haben ja eigentlich schon das Ticket für den 31. Mai, weil der Termin schon länger bekannt und kommuniziert war. Das ist natürlich so ein ja kleineres Problem. Ich weiß, also es ist natürlich auch nicht Kasees Fehler in Anführungszeichen, sondern ich glaube, dass die Tickets nicht stornierbar sind, ist Sache der Kinos. Ich weiß gar nicht, ob das allgemeingängig ist, dass Kinotickets, die man im Voraus bestellt oder kauft, nicht mehr stornierbar sind. Natürlich trotzdem ungünstig. Ja, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass die Organisation dieser Fanpremiere natürlich auch einiges an Organisation ja, in Anspruch nimmt und ein bisschen dauert oder ein bisschen länger zu organisieren ist, um organisieren nochmal zu benutzen. Jetzt habe ich es viel zu oft gesagt. Ja, also freut uns mega, dass wir diese Fanpremiere in Hamburg abhalten dürfen. Ich hoffe, das wird sehr, sehr gut und ja, das exklusive Poster bin ich auch schon sehr gespannt, ob es dann einfach das Filmposter sein wird oder ob es tatsächlich ein etwas anderes Poster sein wird, das man da bekommt und dass es dann zur regulären, ja, regulären Kinovorführung nicht gibt. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass Kase oder Crunchyroll da noch irgendwelche übrig haben und die verlosen unter allen anderen Fans über die Website oder Social Media oder so. Das fänd ich persönlich ziemlich cool, wenn man das so macht. Aber ansonsten, ja, auch allein die Tatsache, dass es so eine Fanpremiere gibt, ist schon mal mega. Ich wüsste nicht, dass es sowas in der Kase Anime Night vorab schon mal gegeben hätte. Also tatsächlich diesmal auch das erste Mal, dass es sowas gibt und zeigt natürlich auch nochmal den Stellenwert von Conan und natürlich auch von Film 25. Ja, der, naja, so viel Zeitunterschied ist es nicht vom 31. Mai auf den 20. Mai, aber dennoch halt durch dieses coole Event mit dem Kostüm-Contest, mit dem exklusiven Poster, dass man naja, Conan News, beziehungsweise unseren Kevin vor Ort sehen kann. Und wahrscheinlich wird es auch in den anderen Orten eine Moderation geben, über die wir momentan noch nicht wissen, wer die denn durchführen wird, ob es Mitarbeiter von Kase, Crunchyroll sind, wie auch immer. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das Mitarbeiter von Kase in Berlin selber machen, weil sie auch in Berlin ansässig sind. Das würde sich auf jeden Fall anbieten. Und Köln, Leipzig, München wird es sicherlich auch jemanden geben, der das entsprechend moderiert. Also da nochmal diesen Bonus, sage ich mal, dass da Personen sind, die das Ganze moderieren und dem Ganzen einen würdigen Rahmen geben. Also wirklich, ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut vorbei am 20. Mai. Wenn ihr nicht in diesen Städten wohnt, auch gar kein Problem, dann halt am 31. Mai. Das ist ja auch immer noch sehr, sehr früh und für den Film lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch echt super und sag auch nochmal Danke an Crunchyroll und Kase dafür, dass Kevin diese Moderation übernehmen darf, dass wir von Conny News angefragt wurden. Also ich habe mich riesig darüber gefreut, als ich das gehört habe und dachte, wow, richtig gut. Ja, freue mich auch immer noch sehr darüber und ja, bin gespannt, wie es denn sein wird. Ja, und freue mich auch, dass wir diese Fanpremiere halt haben, auch aus ja, mehrerlei Hinsicht. Halt zum einen, was einem da an Extra-Content geboten wird mit dem Kostümwettbewerb, was Philipp sagte, oder das Poster, eben auch die Moderation und ja, dann eben besonders auch die halt von Kevin, die Moderation. Und aber eben auch, ja, allein, ich sag mal, aus terminlichen Gründen, weil die normale Anime-Night ist ja immer am Dienstag und es gibt bestimmt einige Personen, die halt am Dienstag generell nicht konnten, weil es ist mitten in der Woche und was, vielleicht hat man auch noch was anderes vor. Und jetzt die Premiere ist ja an einem anderen Wochentag, an einem Freitag. Und deswegen haben da vielleicht auch noch die Leute, die am Dienstag nicht ins Kino gehen können, die Möglichkeit dann vielleicht dorthin zu gehen, wenn sie entsprechend in der Nähe der Städte wohnen oder in den Städten selbst, was natürlich dann in dem Fall am besten ist, ja, wie auch immer ihr die Premiere oder den Film erleben werdet, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Stimmt natürlich, das ist auch ein riesengroßer Vorteil, dass es ein anderer Wochentag tatsächlich mal ist, weil ich auch bei der Kase Anime Night, die ja immer am Dienstag ist, sehr, sehr oft gehört habe, oh nein, wieso wieder ein Dienstag, da kann ich nicht, ich muss doch am nächsten Tag arbeiten, da kann ich doch nicht abends ins Kino gehen. Ja, jetzt habt ihr dann die Gelegenheit, am Freitag mal ins Kino zu gehen, vielleicht passt das dann ja besser. Ich meine, Kase Anime Night ist nun mal am Dienstag, da kann man auch nicht dran rütteln und ich finde es schön, dass es diese Kino-Events gibt und wenn es der Dienstag ist, dann so what. Also ist natürlich trotzdem blöd für alle, die am Dienstag nicht können, das definitiv, aber ja, besser der Dienstag als gar kein Tag im Monat, wo es den oder gar keine Anime Night. Ja, das auf jeden Fall. Und es wird halt immer Leute geben, die nicht können. Und wenn sie jetzt sagen, Kase damals, okay, wir machen eine Anime Night, wann wollen wir die machen? Ja, okay, wir legen die auf einen Mittwoch. Dann wird es auch wieder Leute geben, die sagen, ja, aber an einem Mittwoch kann ich doch nicht. Und genauso ist es halt eben am Dienstag. Und ich bin sehr froh, dass die Kase Anime Night da ist, dass man die Möglichkeit hat, Animes im Kino zu sehen. Das war vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, da war das noch ein Traum, wenn man dachte, boah, ich kann One Piece oder Conan oder sonst welche Filme im Kino sehen. Also das war damals ein seltenes und super Highlight und jetzt mit den Anime Nights, dass da Animes regelmäßig ins Kino kommen, also das finde ich, ist schon auf jeden Fall sehr lobenswert. Gut, dann gehen wir über zum Manga in Deutschland. Da haben wir jetzt erstmal nur eine kleine News, nämlich dass im April Yaiba Band 1 erschienen ist. Jetzt am 11. April. Seitdem können wir offiziell lokalisiert den ersten Band von Gosho Aoyamas zweiter großer Serie in den Händen halten und lesen. Olli, Johannes und ich, wir haben dazu einen Themenpodcast gemacht. Wie uns Jaiba Band 1 gefallen hat. Philipp, du konntest leider nicht dabei sein. Wie hat dir denn Jaiba Band 1 gefallen? Ja, ich habe den Themenpodcast auch noch gar nicht gehört. Das muss ich noch, steht noch in meiner To-Do-Liste. Also mir hat der erste Yaiba-Band tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich war ja schon länger sehr gespannt, wie Yaiba denn ist. Hab noch gar keinen Bezug zu Yaiba gehabt, außer zu den Charakteren oder kurzen Gastauftritten, Crossovern, die es bei zwischen Conan und Yaiba mal gab. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mich so ein bisschen an die Frühphase von Kaito Kid tatsächlich erinnert. Und gerade vom Zeichenstil her auch so, dass es sehr clean gehalten ist, sage ich mal. Also man merkt halt diesen 80er, 90er-Style tatsächlich sehr raus. Und es hat so ein bisschen was Nostalgisches und ja, so einen kleinen Wohlfühlmoment, sage ich mal. Also hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Bin gespannt, wie es denn weitergehen wird. Die Story baut sich ja jetzt erst auf. Ja, also kann ich definitiv empfehlen, falls ihr noch nicht reingeschaut habt, Yaiba Band 1. Meine Empfehlung ist da. Ich hoffe, eure auch im Podcast. Ansonsten hört genau wie ich nochmal später in den Yaiba Band 1 Themenpodcast rein. Ja, ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen. Unser Fazit war auch durchaus positiv. Aber wie gesagt, für mehr Details Themenpodcast Nummer 142 zum ersten Band von Yaiba. Dann kommen wir auch gleich zu dem neuesten Fall im Detective Conan Weekly. Da sind, wenn ihr jetzt den Podcast hört, stand jetzt 2 von 3 Kapiteln erschienen. Deswegen werde ich nicht so spoilerig zusammenfassen, aber man kann jetzt den Fall schon mal durchaus besprechen. Denn es war jetzt nicht unbedingt der haupthandlungsmäßigste, wichtigste Fall, was natürlich wieder einige Leute dann übermäßig enttäuscht hat, weil ja der letzte Fall davor einen ziemlich starken Cliffhanger hatte und dann Leute erwartet haben, jetzt muss es ja mit was Krassem weitergehen. Und diese Leute haben wahrscheinlich die Serie vorher nicht richtig gelesen, weil ein Cliffhanger bedeutet gar nichts. Dafür, Gott gepriesen sei die episodische Struktur, es kann alles kommen. Und was haben wir bekommen? Wir haben ein Beziehungswirrwarr in einem Familienrestaurant, also so ein amerikanisch gestyltes Restaurant, Denny's, bekommen mit den Detective Boys und 3 Polizeipärchen. Denn es waren Chiba und Naiko da, es waren auch Shukichi Haneda und Yumi da und es waren auch Shiratori und Kobayashi da, die alle im Restaurant waren, unwissend voneinander und dann aber alle mit unterschiedlichen Partnerinnen da waren. Und am Ende passiert ein Mordfall des ersten Kapitels und dadurch treffen sich dann alle Paare und merken, huch, mein Freund oder meine Freundin ist ja hier mit jemand anderem da. Das ist aber ziemlich verdächtig. Und das ergibt sich dann so ein bisschen einen komödiantischen Fokus in diesem Fall. Natürlich auch romantische Komödie, Bezug, typisches Rom-Com-mäßige und nebenbei die Aufklärung eines Giftmordes. Den Täter verrate ich nicht, aber so viel sei verraten. Diesmal übernimmt die Schlussfolgerungsshow Yumi, die Conans Schlussfolgerungen per Telefon selbst präsentiert und sich dann ein bisschen aufspielen kann, was natürlich auch wieder für Komödiantik sorgt. Und natürlich stellt sich am Ende raus, großer Spoiler, die Paare sind natürlich nicht untereinander fremdgegangen, sondern es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, dass die alle mit jemand anderem da im Restaurant waren. Aber trotzdem finde ich den Fall, der Mordfall war jetzt nicht unbedingt der komplexeste, aber ganz solide und dafür stand hier wirklich die Comedy zwischen den Pärchen im Fokus. Man muss ja auch sagen, Kobayashi und Shiratori ist jetzt nicht das beliebteste Pärchen vor Detective Conan. Andererseits ist das das erste Mal, dass die beiden zusammen eine Szene haben und im gleichen Raum sind seit Band 71. Also in über 30 Bänden sind die beiden nicht mehr zusammen aufgetreten. Was schon so ein bisschen hart ist, wie ich finde, weil also auch wenn die jetzt nicht das beliebteste Pärchen waren, dass man die dann so lange nicht gezeigt hat, ist mir gar nicht so selbst bewusst gewesen, bevor ich dann nochmal nachgeguckt habe. Und da war es schön mal zu sehen, dass die hier mal wieder ein paar Szenen zusammen hatten, wenn es auch nicht unbedingt so viel Interaktion war. Dafür sind es natürlich auch einige Pärchen, die da abgehandelt werden müssen, aber doch alles in allem war das ein sehr kurzweiliger und lustiger Fall und da es ja ein Fall war, der mehr auf die Comedy ausgelegt war, hat er definitiv das erreicht, was er wollte, zumindest bei mir. Ja, vielleicht sind die beiden ja deswegen nicht so beliebt, weil sie eben so lange nicht aufgetreten sind. Also das Ganze kann natürlich auch korrelieren. Ist natürlich hier die Frage. Ich finde es aber sehr schön, dass meine Prophezeiung wahr geworden ist und die Detective Boys tatsächlich im nächsten Fall nach diesem wirklich großen Cliffhanger ihren großen Auftritt hatten, wie ich es prophezeit hatte. Ja, finde ich immer sehr schön, wenn nach solchen Schockmomenten dann einfach mal die Detective Boys reinplatzen und ja, moin, hier sind wir. Hallo, was gibt's zu tun? Ja, also ich muss ja sagen, ganz ehrlich, mich hat's absolut nicht überrascht, weil, wie Lasse es schon sagt, wer Detektiv Conan die Serie seit nun 100 Bänden kennt, der hat schon so den einen oder anderen Cliffhanger miterlebt und dass es danach dann ganz, ja, belanglos oder eher seicht weitergeht, das haben wir schon öfter mal erlebt und deswegen war ich dieses Mal auch gar nicht enttäuscht, dass es halt eben so gar nicht mit dem Cliffhanger weitergeht und sondern wir quasi so tun, als wäre nichts gewesen und wir einfach einen ganz neuen Fall präsentiert bekommen haben. Und ja, hat mir auch sehr gut gefallen, auch eben gerade wieder so diese komödiantischen Elemente, wie sich die einzelnen Charaktere verhalten haben. Auch Ei hat hier ja eine sehr stechende Rolle, sag ich mal, wie sie da auf die einzelnen Sachen pocht, wo ich so dachte, also so kenne ich sie jetzt gar nicht. Und dann auch die ja, schön gezeichneten Gesichtsausdrücke dann immer, wenn eben diese komödiantischen Elemente da sind, sehr schön. Und dann auch, wenn die Paare, sag ich mal, dann alle aufeinandertreffen bei der Ermittlung und sich gegenseitig irgendwas vorwerfen und sagen, ja, aber der Charlottenkopf hier, der hat eigentlich das gemacht, oder wie hat er mich gerade genannt, Moment, aber ich muss ja den hier beschuldigen und das war sehr schön, hat mich sehr gut unterhalten und ja, freue mich darauf, das Ganze dann auch später ja, zu lesen, wenn es in Bandform dann bei uns erscheint und wenn wir dann darüber sprechen werden. Ja, das mit Ai Haibara hat bei Fans auch zu Diskussionen geführt, weil es nicht das erste Mal ist, dass Haibaras Gedanken sofort zu Affären springen, wo es ja hier darum geht, dass sie sofort von Seitensprungmentalität redet und sagt, die Paare haben, sind alle am Fremdgehen und dass sie die Affärenforscherin ist. Da gab es ja auch zum Beispiel in dem Fall mit der Shogi-Trainingsgruppe aus Band 98, da hat sie ja sofort zu Yumi auch gesagt, ja, Shukichi hat wahrscheinlich eine Affäre. Es gab ja auch den Fall mit Yuko Okino und Ryusuke Higo, wo die dann vermutlich am Daten waren, wo Haibara dann auch sehr investiert war. Und kann man bestimmt auch noch andere Momente finden, wo manche Fans ja jetzt inzwischen sagen, okay, das scheint kein Gag mehr zu sein. Vielleicht ist das Haibara so bei Affären drin ist. Vielleicht sind das jetzt inzwischen schon Hinweise, dass das irgendwas mit ihrer Hintergrundgeschichte zu tun hat, weil wir haben ja auch immer noch nicht ihre genaue Beziehung zu Jin damals aufgelöst bekommen. Und da sind jetzt manche Fans am Spekulieren, dass das damit etwas zu tun haben könnte. Und Fans sind auch am Spekulieren, weil am Anfang erwähnen die Detective Boys, dass sie einen Crossover-Film gesehen haben. Kamen Yaiba vs. Cosmo Detective Ginga, The Movie. Und dass es da eine Szene gab, in der die weibliche Yaiba-Kämpferin Fuko Detective Ginga verarztet hat, wo er so eine Verletzung am Arm hatte. Und sie hat das dann so verbunden. Und wenn wir uns erinnern, in diesem Rum-Arc wurde ja mehrmals schon Kamen Yaiba so als durch die Blume mäßiges literarisches Mittel genutzt, um etwas für den Rum-Arc auszudrücken. Zum Beispiel in der ersten Fall mit Rumiwakasa hat Ayumi, haben sie im Smalltalk so erwähnt, um die Verdächtigen Täter zu täuschen, dass bei Kamen Yaiba heute eine mysteriöse weibliche Yaiba-Kämpferin zum ersten Mal auftaucht. Und das natürlich bei Rumi dann, haben Fans dann schnell gemerkt, ah ja, Rumi ist wichtig und so. Und bei Kanenori Wakita wurde dann in dem Fall gesagt, dass einer der Verdächtigen gesagt hat, ich wollte schnell nach Hause, weil bei Kamen Yaiba heute Abend soll der nahe Mitarbeiter des kriminellen Bosses zum ersten Mal auftauchen. Und Kanenori Wakita ist ja auch ein Rum-Verdächtiger gewesen und so. Und da sind Fans natürlich ganz hellhörig geworden, als Ayumi und die Detective Boys da von dieser Handlung aus dem Crossover-Film erzählt haben mit der weiblichen Yaiba-Kämpferin, die eigentlich den rivalisierenden Detektiv Ginga da irgendwie verarzt hat. Was genau bedeutet das jetzt? Was macht Rumi mit wem? Und wer ist Detektiv Ginga in diesem Fall? Da glühen auf jeden Fall die Köpfe von manchen Fans auch schon ganz heiß und dann könnte es sich hinterher noch rausstellen, dass dieser Fall dann doch so ein bisschen was Foreshadowing oder Hinweismäßiges mit drin hatte, aber um das noch genauer einschätzen zu können, müssen wir wohl die weiterlaufende Handlung abwarten. Zum Beispiel mit dem nächsten Fall, nämlich der mit Kapitel 1094 beginnen wird. Und das Kapitel wird erscheinen am 1. Juni 2022 in der Weekly Shonen Sunday Ausgabe Nummer 27 2022. Jetzt nach 1093 war erstmal eine Pause wegen der Golden Week, wegen den Feiertagen. Und dann am 11. Mai kommt ein Kapitel Zero's Tea Time raus und vielleicht kommen dann im Mai auch noch mehr Kapitel, bis dann eben 1094 anfängt. Das wissen wir noch nicht genau, aber wie gesagt, mit Detective Conan geht es dann weiter am 1. Juni in Japan und dann dementsprechend am 6. Juni voraussichtlich im Detective Conan Weekly. Dann kommen wir zur spoilerfreien Zone. Wir hier in Deutschland haben, wie ihr den vorherigen News entnommen hat, ein bisschen damit zu kämpfen, Filme auf unsere Streaming-Plattform zu bekommen. In Japan haben sie aktuell nicht dieses Problem, ganz im Gegenteil. Da werden ganz viele Streaming-Plattformen ganz viel neu bedient. Wir hatten ja schon zuletzt die News, dass die Filmreihe fast vollständig auf Hulu, DTV und Unext in Japan veröffentlicht wurde. Und jetzt zieht auch noch ein weiterer Streaming-Anbieter nach, nämlich Amazon Prime Video in Japan. Dort erscheinen nämlich Filme 1 bis 23 bei Amazon Prime Video noch zusätzlich. Ist natürlich alles so ein bisschen gefärbt im Vorlauf auf Film 25 als Teil der Promo. Aber wir hatten ja jetzt auch schon die Filme bei Amazon Prime Video und jetzt, wenn man in Japan lebt, dann kann man da auch die Filme dann genießen inzwischen. Dann wurde Anfang des Monats der neue Direktor der Gosho Aoyama Manga Factory vorgestellt. Wir hatten ja in den letzten Monaten immer berichtet, dass der vorherige Direktor Toshimitsu Ishida nach 12 Jahren an der Spitze der Manga Factory in Ruhestand geht, zum 31. März. Und am 1. April hat dann Seki Kawasaki die Leitung der Manga Factory übernommen und wurde dann eben offiziell vorgestellt, natürlich mit der roten Konnenfliege am Kragen. Und Herr Kawasaki wird dann in der Zukunft dafür verantwortlich sein, die Manga Factory auch zu ihren nächsten Meilensteinen zu führen. Wir hatten ja erst das 15-jährige Jubiläum und Besucherrekorde und ich bin mir sicher, dass die Manga Factory bzw. das Museum bei ihm in Zukunft auch in guten Händen sein wird. Ja, ich wünsche ihm natürlich auch alles Gute für die Zukunft und natürlich auch Toshimitsu Ishida, der nach 12 Jahren an der Spitze der Gosho Aoyama Manga Factory nun in den Ruhestand verabschiedet wurde. Und ja, wie gesagt, natürlich auch Seki Kawasaki, alles Gute als neuer Leiter oder Direktor der Gosho Aoyama Manga Factory. Und ja, ich kann jetzt hier nochmal meine allmonatliche Lobhymne auf die Gosho Aoyama Manga Factory und Collentown abhalten. Ich war ja schon vor Ort, konnte mir das Ganze anschauen. Also wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, wenn ihr die Gelegenheit habt, in Japan zu sein, dann schaut in Collentown vorbei. Schaut bei der Gosho Aoyama Manga Factory vorbei. Lohnt sich wirklich sehr, da mal vorbeizuschauen. Und da wurde ja auch, soweit ich das bei Social Media mitverfolgen konnte, einiges umgestaltet, auch in der Gosho Aoyama Manga Factory. Da haben sie ja, wie wir auch schon berichtet hatten, ein paar neue Figuren bekommen. Also ein Kaito Kid in Lebensgröße quasi, aus nachgebildet als Statue eben, der in der Gosho Aoyama Manga Factory aufgestellt wurde, sodass es auch aussieht, als würde er vor einem großen Mond stehen, was natürlich eine Lampe ist, die von oben herab brennt. Ja, und alles sehr, sehr schön, auch die Umgestaltungen. Lohnt sich auf jeden Fall sehr, da mal vorbeizuschauen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ich möchte auch sehr gerne mal wieder hin und mir dann auch anschauen, wie das Ganze entsprechend umgestaltet wurde. Das kriegt man ja auf Bildern immer nicht so gut mit, wie es denn im realen Leben der Fall ist. Und ja, genau. Ich weiß nicht, ob man da dann den Herrn Seki Kawasaki dort vor Ort trifft. Ich nehme mal an, nicht. Aber wünsche ihm alles Gute und vielleicht hat er ja die eine oder andere Idee, wie man denn die Gosho Aoyama Manga Factory noch besser machen kann, umgestalten kann, was man für Events machen kann oder so. Vielleicht kommt er dadurch ein bisschen frischer Wind rein. Vielleicht werden wir da ja in den nächsten Monaten oder eventuell auch Jahren davon lesen. Und ja, bin sehr gespannt, was er dann vorhat mit dem Museum, das jetzt ja schon über 15 Jahre besteht. Ja, mal sehen, was er da so für Input hat. In Frankreich hat uns die nächste News ereilt. Wir hatten ja letzten Monat schon über die Spezialausgabe zu Detektiv Conan Band 100 in Frankreich berichtet. Nun hat der französische Publisher Edition Canard angekündigt, anlässlich dieses Releases, dass sie Nachrichten der französischen Detective Conan Fans an Gushu Aoyama schicken werden. Fans können in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag Con100 ihre Nachrichten für Gushu Aoyama posten und der Publisher wählt dann hinterher die Posts aus, die ihnen am besten gefallen und die sie am angemessensten betrachten, dass man die Gushu Aoyama zuschicken kann. Und das tun sie dann wahrscheinlich über ihre Kontakte beim japanischen Publisher Shogakukan. Das hat uns natürlich erinnert an die Aktion, die Con News damals zusammen mit Egmont Manga 2015 veranstaltet hat, als Gushu Aoyama ja seine große Krankenhauspause hatte und er operiert werden musste, im Krankenhaus lag über den Sommer. Da hat dann ja Egmont Manga die gute Besserungswünsche der deutschen Fans überbracht. Und auf eine ähnliche Art und Weise können jetzt eben die französischen Fans ihre Liebe für Detektiv Conan anlässlich des 100. Bandes zum Ausdruck bringen. Und vielleicht wird es dann an Gushu Aoyama geschickt. Sicherlich vom französischen Publisher eine sehr schöne Aktion. Ja, finde ich auch. Hat mich auch an unsere Aktion damals erinnert, wo ich mich persönlich beteiligt habe und auch ja sehr überrascht war und glücklich war, dass das eben möglich ist, diese Aktion, und dass jetzt dann eben auch die Franzosen selbst in diesen Genuss kommen können, dem ja Conan-Autor ein paar Grüße dazulassen. Und ja, ich denke mal, es wird ihm dann auch irgendwie übermittelt oder so, dass er sich dann da auch persönlich dann drüber freuen wird, wenn ihm gesagt wird, hier aus Deutschland, nicht Deutschland ist er nicht, hier aus Frankreich kamen hier gerade, keine Ahnung, ich sag mal 50 Einsendungen, die gratulieren dir alle zu deinem Erfolg und freuen sich, dass Conan das da gibt und so. Ich denke mal, das wird ihn als Autor auch freuen. Englischsprachige Fans von Detective Conan bzw. Case Closed werden sich den letzten Monat auch gefreut haben, denn Band 82 ist offiziell in den USA, / im englischsprachigen Raum, also Kanada, Großbritannien und so, weiter erschienen. Case Closed, Band 82 mit dem Untertitel The Perfect Crime, weil das ja der Band ist mit dem dreifarbigen Captain im Café Poirot. Am 12. April veröffentlicht und ja, die durch den Umstand, dass die japanische Veröffentlichung sich jetzt in den letzten Jahren so verlangsamt hat, damit Gushu Aoyamas Gesundheit gut bleibt, kommen natürlich die englischsprachige Ausgabe immer näher ran, aber doch noch immer sehr langsam. Jetzt haben sie Band 82, Band 83 erscheint im Juli und Band 84 im Oktober, und dann mit Band 85 haben sie auch endlich mal den Bourbon Arc beendet, dann im Juni 2023 voraussichtlich. Ja. Wenn ihr Näheres zu Band 82 hören wollt, dann könnt ihr euch unseren damaligen Themenpodcast anhören, denn bei uns in Deutschland ist ja Band 82 schon 2015 erschienen. ist ein bisschen her. Oder ihr lest einfach ein paar Infos dazu im Con-Wiki durch. Ja, schön, dass die englischsprachige Ausgabe immer noch weitergeht. Man macht sich immer so ein bisschen lustig. Ja, die sind so weit hinterher und die benutzen noch die Dub-Namen und so aus dem englischen Dub. Aber wenn man damit aufgewachsen ist, mit diesen Namen, oder wenn man mit der englischsprachigen Veröffentlichung aufgewachsen ist von Conan, dann ist es trotzdem sehr schön, dass diese Veröffentlichung immer beständig weitergeht, weil auch wenn es langsam ist, es geht weiter. Und andere Serien, da hat Wiz Manga dann irgendwann gesagt, die veröffentlichen wir gar nicht mehr. Und dann doch lieber ein dreimonatiger Rhythmus, als dass die eigene Lieblingsserie nach 23 Bänden beendet wird und man die restlichen 40 Bände niemals zu lesen bekommt auf Englisch. Da kann man immerhin froh sein, dass Korn noch so viel verkauft im englischsprachigen Bereich, dass die Veröffentlichung weitergeht. Ja, eben. Ich meine auch in, ich glaube, Finnland war es, da wurde Conan eingestellt nach, ich glaube, Band 78, was auch wirklich sehr, sehr traurig ist natürlich für alle Leser dann, gerade wenn man die 78 Bände gesammelt hat und dann nie weiß, wie es ausgeht, nur weil der Publisher eben, ja, die Veröffentlichung eingestellt hat. Und dann bin ich auch der Fan davon, dass ich lieber sage, lieber langsam veröffentlichen, als komplett einzustellen. Also selbst wenn man irgendeine Veröffentlichung hat, die sich dann beispielsweise nicht rechnet, nicht lohnt oder so, dann lieber ein bisschen, ne, den Erscheinungsrhythmus ein bisschen strecken, aber dann halt weiter veröffentlichen, statt das einfach komplett einzustellen. So wie es beispielsweise in Deutschland auch bei den Short Stories passiert ist, die auch nach Band 18 eingestellt wurden, wo man die restlichen Bände nicht lesen wird. Okay, es ist hier nur ein Spin-Off zu Conan, das, ja, über die Qualität des Spin-Offs kann man streiten, aber trotzdem schade, dass es eingestellt wurde. Jetzt werden wir den Rest wahrscheinlich, ja, wir werden ihn nie bekommen, weil ja, Egmont ja auch gesagt hatte, dass eine Wiederaufnahme der Short Stories eigentlich nicht zur Debatte steht. Ja, bei den Spin-Off-Serien so finde ich, also ich habe sie persönlich nicht gesammelt und deswegen finde ich es jetzt nicht so tragisch, aber wenn es jetzt die Hauptstory betreffen würde, da bin ich dann immer sehr betrübt, wenn die halt nicht weitergeht. Und deswegen freue ich mich für die englischsprachigen Fans, dass deren Manga weitergeht, dass sie die Story in ihrer eigenen Sprache lesen und verstehen können und mitfiebern können, weil es halt immer schwierig ist, wenn man dann sagt, okay, bei uns geht die Serie nicht weiter, aber ich weiß, in Frankreich geht sie weiter. Ich wüsste nicht, ob ich mir dann die Conan-Bände holen würde, nur um zu wissen, wie die Story weitergeht. Ich kann auch gar kein Französisch. Das würde also nichts bringen. Aber deswegen finde ich das gut, dass es bei denen weitergeht. Und ja, freue mich tatsächlich in dem Punkt, dass wir mal weiter sind als die englischsprachigen Fans, weil normalerweise ist es ja aus unserer Sicht eher umgekehrt, dass so von Japan kommt, ja, wir kennen schon das und das und das und ihr kennt noch gar nichts, so Vergleich jetzt bei uns Manga und Anime-Stand, der ja zum Glück auch weitergeht, aber ja, da kann man schon sehr froh sein, wie gesagt, was Philipp sagt, wenn die Serien weitergehen, auch wenn es länger dauert, weil ich finde, es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn du anfängst, eine Serie zu sammeln und die dann irgendwann eingestellt wird, obwohl sie offiziell auch durch den Autor noch nicht beendet wurde. Ja, das ist natürlich blöd für alle Fans, finnischen Fans von Salapoliisi, keine Ahnung, wie man Finnisch ausspricht. 78 ist auch so eine fiese Zahl, da irgendwie aufzuhören. Naja, immerhin noch den Mystery Train mitgenommen. Apropos Mystery Train, da spielt ja auch Toru Amuro eine größere Rolle. Und wie es der Zufall so will, der ist auch für unsere nächste News relevant. Huch, Amuro relevant für die News. Das Was für eine Überleitung. Ewig nicht mehr. Der Anime zum Spin-Off Zero's Tea Time ist letzten Monat gestartet. Am 4. April, wir hatten damals letzten News-Podcast drüber gesprochen, um 24.30 Uhr, 25 Uhr, also eigentlich nach Mitternacht, aber offiziell der 4. April, mit den beiden Openings und Endings und mit der 10-minütigen Länge, was bei vielen Fans für Irritationen gesorgt hat, wo ich dann auch mal wieder so ein bisschen gemerkt habe, dass so mancher Fan nur Conan guckt und dann nicht irgendwie weiß, dass es in diesem Slice-of-Life-Comedy-Bereich durchaus üblich ist, dass eine Folge auch mal nur 10 Minuten hat. Denn Zero's Tea Time ist tatsächlich einer dieser Anime, die nur 10 Minuten Inhalt haben. In Japan, wie gesagt, gestartet Tokyo MX im Bereich Kanto und Yumiuri TV im Bereich Kansai. Netflix-Streaming dann einen Tag später und immer noch aktuell terminlich gesetzt für uns Juli 2022, die weltweite Veröffentlichung von Netflix. Und jetzt tatsächlich würde ich gleich in die nächste News dann anschließen für die Diskussion, nämlich, dass jetzt herausgekommen ist, dass die 6. Episode des Anime, die jetzt am 9. Mai ausgestrahlt werden soll, in der Weekly Shonen Sunday als letzte finale Episode des Anime betitelt wurde. Da gibt es immer so fernsehzeitungsmäßig einen Überblick über die kommenden Folgen der Anime-Adaption zu Manga aus dem Magazin. Und bei Zero Titan wurde dann eben Episode 5 und 6 da gelistet. Und hinter Episode 6 stand eben finale Episode. Und mehr Details gibt es dazu auch nicht. Also wir wissen aktuell nicht, ist das jetzt das Ende von dem gesamten Anime und er kommt danach nicht wieder, oder ist es das Ende von irgendwie Staffel 1 oder wie auch immer sie das nennen wollen, es kommt noch mal ein nächster Teil. Das ist alles noch nicht bekannt. Vielleicht wird das noch angekündigt im kommenden Monat, wenn irgendwie, also wie gesagt, am 11. Mai kommt in der Shonen Sunday ein neues Kapitel Zero's Tea Time. Das heißt, das wäre halt, wenn da irgendwas angekündigt wird, wäre das ein guter Zeitpunkt. Wissen wir jetzt aber noch nicht. Stand jetzt ist wohl Episode 6, das vorläufige Fragezeichen, Finale von Zero's Tea Time. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn der Anime dann in Deutschland zu sehen ist, bei Netflix, wie gesagt. Ja, bisschen schade, dass Conan so gar nicht bei Netflix zu sehen ist, aber dann das Spin-off, das ist dann auch so ein bisschen. Moment, also man hätte ja zumindest die Filme oder irgendwas dann auch bei Netflix veröffentlichen können. Vielleicht kommt das ja noch in der Zwischenzeit, vielleicht kann man sich ja darauf freuen. Naja, ich glaube eher nicht. Aber dann haben wir wenigstens Zero's Tea Time da. Und. Ja, also ich hatte auch schon mal rumgefragt bei Social Media. Gibt es tatsächlich Personen, die haben sich extra ein Netflix-Konto eingerichtet, nur um dann bald Zero's Tea Time schauen zu können? Ich bin denke, wow, das ist wirklich, da ist jemand wirklich Fan. Ja, ich hab schon ein Netflix-Konto, von daher freue ich mich auch tatsächlich drauf, den Anime dann schauen zu können. Wie der dann gemacht ist und wie lang die Folgen sind und so weiter, das ja, finde ich gar nicht so wichtig. Hauptsache, es ist ein Anime. Ja, sehr schön und Slice of Life. Ich meine, was kann man da eigentlich falsch machen? So viel wahrscheinlich nicht. Und ja, freue ich mich drauf. Ja. Ja, ich bin auch gespannt, wie dann der Anime entsprechend umgesetzt wird. Ich meine, wir haben ja hier die Mangas, haben wir. Wir haben jeweils einen einzelnen Themenpodcast dazu gemacht. Hört da gerne mal noch rein, wenn ihr möchtet. Und ja, da bin ich dann immer entsprechend gespannt, wie denn ja, der Manga dann im Anime umgesetzt wird, weil ich finde, im Anime ist es dann immer noch mal was anderes. Weil dann hast du Bild und Ton und Bewegung und Synchronisation auch. Und da bin ich dann sehr gespannt, freue mich tatsächlich auch sehr auf das Spin-off Zero's Tea Time. Und ja, würde dann auch sagen, also selbst wenn man keinen Netflix-Account hat bisher und überlegt, sich einen zuzulegen, also es ist ja dann nicht nur Conan, was man da schauen kann, also da wird einem schon viel geboten für einen Streamingdienst, also kann man durchaus überlegen, sich so einen Account zuzulegen. Wenn man dann auch sagt, euer oh ja, Zero's Tea Time würde mich sehr interessieren, dann denke ich mal, kann man damit nichts falsch machen. Ist aber schon so ein bisschen kurios, finde ich. 6 Episoden für so ein 10-Minuten-Anime. Also, ich kenne fast kein Anime, der nur 6 Episoden hat. Also, diese Standardlänge ist ja immer so 12 Episoden. Eben, ja. Das ist schon einigermaßen kurios, auch welche Kapitel sie adaptieren. Ich habe mir da mal so einen Überblick verschafft, wie das im Japanischen so ist. Da haben sie dann adaptiert, so am Anfang Kapitel 1 und 5 und dann so 2, 3, 5, 6 und dann so 7 und dann springen sie plötzlich zu 15, 16, also in Band 1 und 2 und dann irgendwie zu Kapitel 22 und 36 aus Band 3 und 4. Und was sie dann aber noch nicht gemacht haben, kleiner Spoiler ist, sie werden Haro, den Hund, jetzt, die hatten sie vorher als Cameo drin, aber die werden sie jetzt so richtig erst einführen. Mit seiner Story aus Band 1 in Episode 5 von 6 dann eben. Und dass man da das Hundemaskottchen dann so spät erst einführt und man hat ja auch eine eigene Synchronsprecherin für den Hund gecastet. Die steht auch groß auf der Webseite mit drauf und so. Das ist schon irgendwie alles. Ja, also ich hätte gedacht, dass sie Haro vielleicht ein bisschen früher einbauen, um ihn halt stärker in den Vordergrund noch zu rücken. Aber das ist tatsächlich eher das Gegenteil dessen, was ich vermutet hätte. Ja. Ja. Und natürlich ist es jetzt im Nachhinein, es gab ja damals bei Wild Police Story eine Diskussion, wo Leute gesagt haben, nein, das muss unbedingt in Detective Conan eingebettet sein, weil Wild Police Story, wenn das ein eigener Anime wäre, das wären dann ja nur so 5 Episoden, viel zu kurz für ein Anime. Ja, und jetzt kommt Zero's Tea Time um die Ecke und sagt, ja, ich habe 6 10-Minuten-Episoden und ich bin ein eigenständiger Anime, was los? Ja, dann wäre auch Wild Police Story möglich gewesen, würde ich mal sagen. Aber naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann bald irgendwann nochmal 6 Folgen kommen, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Also, ich kann mir, also, es ist ja schon schwer vorstellbar, dass das jetzt mit 6 Episoden endet. Wenn das wirklich der Fall ist, dann wäre es halt wirklich ein. Also, es ist natürlich alles eh Promo. Anime sind alle Promo für ihr entsprechendes Quellmaterial. So läuft das in der Industrie normal, aber. Nur so 6 Episoden rund um den Start von Film 25 mit Amuro und so, das wäre dann schon in einem See von Promo-Moves wäre das schon so ein ziemlich harter Promo-Move, was eigentlich auch sehr unüblich ist. Nur 6 Episoden. Ach. Da hätte man Zero's Tea Time und Wild Police Story besser noch zusammenlegen können als Anime und dann eben die 12 Folgen machen können. Meinetwegen auch statt Conan im TV laufen lassen können, weil ich glaube, sie haben Wild Police Story auch deswegen in den regulären Conan-Anime eingebaut, um eben die Welle an Fillern ein bisschen zu verringern und da sozusagen anderes Material, was auf dem Manga basiert, aber irgendwie auch nicht der Hauptmanga ist, einbringen zu können, dass man da halt ein bisschen, ja, so ein Mittelding hat zwischen Kanon-Folgen und Filler-Folgen. Und ja, jetzt bringt man dann dieses tatsächlich halbe Zero's Tea Time raus, was, ja, ich meine, stellt euch mal vor, das kommt dann auf Deutsch raus und dann hat dann da, ja, was, hat man dann eine Volume oder was, wo dann die 6 Folgen a 10 Minuten drauf sind? Das sind ja nur 60 Minuten, also das ist ja wirklich eigentlich nichts. Das kann man ja direkt in einem Rutsch sozusagen veröffentlichen und dann ist man fertig. Also, ja, da lohnt es sich ja kaum dafür, ins Synchronstudio zu gehen, um die Folgen zu synchronisieren, muss man ja fast sagen. Also, ja, es stimmt natürlich schon. Ich finde es auch gut, dass es den Anime gibt, aber vielleicht hätte man das dann tatsächlich anders aufziehen sollen, dass man das irgendwie verbindet, wie gesagt, mit Wild Police Story oder dass man es mit diesem Hani no Hanzawa-san, was ja auch noch aussteht, wo wir ja gar keine weiteren Informationen haben, da soll es ja auch ein Anime zu geben, dass man das vielleicht irgendwie kombiniert, was jetzt auch nicht die logischste Lösung für mich wäre, aber ja, also keine Ahnung. Oder dass man halt das dann doch auf. Wie gesagt, wenigstens 12 Episoden wären ja schon mal nicht schlecht gewesen, damit man dann eine gute Grundlage hat. Aber 6, weiß ich nicht. Ja. Gut, dann kommen wir zu den japanischen Band-Releases, denn wie gesagt, Promo-Moves sind wir gerade dabei. Anlässlich des Starts von Film 25 hat Shogakukan noch mal wieder in den Buchhandlungen einiges Neues an Con-Sachen reingebracht. Allen voran natürlich Band 101 des Hauptmanga mit Kapitel 1070 bis 1080, mit die Zeitkapsel von Akimi Miyano, der Göttin des Windes, Toru Amuro vs. Kaito Kid. Und einem Fall mit Wataru Date, die ersten 2 Kapitel. Auf dem Schlüsselloch hinten abgebildet Kenji Hagiwara und im Detektivlexikon dabei Rohan Kishibe aus JoJo's Bizarre Adventure, einem anderen Manga, der hier in Deutschland inzwischen auch erscheint, bei Manga Kult, wenn ich mich nicht irre. Dann kam in Japan auch noch raus die Polizeiakademie Selection Sonderband, wo inzwischen auch die Fallauswahl bekannt ist. Da ist, beziehungsweise das mache ich gleich. Dann haben wir noch Zero's Tea Time, nicht Zero's Tea Time, sage ich schon, Zero der Vollstrecker, Titel echt kreativ. Anime Film Comic Gesamtedition, Anime Film Comics kennen wir ja, 2 Bände, Screenshots aus dem Film mit Sprechblasen und so. Das gibt es in Japan auch in 2 Bänden und dann ein paar Jahre später gibt es den dann auch nochmal in so einer Gesamtedition, wo dann halt ein 2-in-1-Band im Endeffekt ist. Der ist jetzt auch rausgekommen, natürlich thematisch passend zu Film 25 mit Amuro. Dann ein Anime-Comic, also dasselbe wie Anime-Film-Comic, nur halt für den TV-Anime. Für eine Stadt als Geisel, auch natürlich Film 25 Bezug. Dann gab es das Super Digestbook 100 Plus, die Super Digestbook Guidebook-Reihe, die jetzt hier in den letzten Jahren immer ein bisschen mit thematischem Bezug erschienen ist und jetzt, wo wir wieder 10 Bände voll haben, Band 91 bis 100, werden eben die Events aus diesen Teilen der Story zusammengefasst und Gosho Aoyama beantwortet auch mehr oder weniger wieder, ganz viele tolle Fragen darin. Und dann gab es noch zwei Bände des Movie Comics Edition, also den Adaption der Filme als Manga, in zwei Bänden von Yutaka Abe und Denjiro Maru, von Film 15 diesmal. Und nicht am 13. April erschienen wie all die anderen Sachen, sondern am 27. April ist übrigens auch ein neuer Band der Short Stories, Band 47. Keine Ahnung, warum man den so abseits veröffentlicht und nicht dann auch zu dem Hauptding. Naja, komisch. Wie gesagt, bei uns nach Band 18 aufgehört. Also ich glaube, die 47, die werden wir in Deutschland nicht mehr sehen. Dann will ich noch mal kurz zur Fallauswahl kommen von der Polizeiakademie Selection, weil das ist ja dann auch immer ein bisschen relevant als potenzielle Veröffentlichung in Deutschland, anders als fast alles andere auf dieser Liste. In dem Sonderband, der sich eben auf die Amuro und seine vier toten Freunde bezieht, ist einmal Parade in Gefahr aus Band 36 und danach natürlich eine Stadt als Geisel aus Band 36 und 37. Danach Love Story im Polizeihauptquartier 5 aus Band 40. Das ist der Fall im Tropical Marine Land, da im Freizeitpark. Dann der Intro-Fall von Wataru Date aus Band 76 und 77. Danach Kume vs. Kaito Kid aus Band 96. Perfect Game in 36 Quadraten aus Band 97. Das ist da mit Amuro und so in der Kirche in der Verlassenen. Und die unheimliche Farm aus Band 99. Also wir werden hier schon echt ziemlich aktuell mit diesem Sonderband. Und ich hatte ja im letzten News-Podcast, wo wir darüber geredet haben, so gesagt, sie werden vermutlich die Intro-Fälle und so reinpacken. Tatsächlich haben sie das bei Hiromitsu Murofushi und bei Amuro ausgelassen. Und dafür haben sie dann halt aus den 96, 97, 99 sehr aktuelle Fälle reingepackt. Wo ich allerdings sagen muss, diese Auswahl ist so ein bisschen, wird hinten raus so ein bisschen komisch, finde ich, weil diese Fälle sind halt größtenteils nicht mit Bezug zu den toten Freunden da, sondern sind dann halt, ja, wir haben hier halt so ein paar Flashback-Szenen. Aber nicht so viele wie bei einer Stadt als Geisel oder bei Wataru Dates Intro-Fall, sondern nur so ein paar. Und dann mit der unheimlichen Farm wird es dann ganz abenteuerlich, wo es dann eigentlich fast, wo es ja eigentlich nur den Amuro-Bezug quasi gibt. Und dann warum ausgerechnet der Fall? Also irgendwie wirkt diese Fallauswahl auch gerade mit der Love Story im Polizeihauptquartier 5, weil das ist ja eigentlich. Vor allem Sato Takagi-Fall, der dann nur ganz am Ende, wo da beim Riesenrad was explodiert, wo sich Sato an Matsuda erinnert fühlt, der eigentlich fast keinen Bezug hat zu den toten Freunden und so. Und dann mit Hiromitsu das Ganze nur mit diesen Flashbacks und die unheimliche Farm. Also irgendwie die Polizeiakademie Selection, das wirkt für mich ein bisschen unrund. Müssen wir dann mal schauen, falls dieser Band jemals nach Deutschland kommt, ganz ausgeschlossen. Ist es natürlich nicht. Wir haben ja jetzt auch erst wieder die Heiji und Kazuha Selection angekündigt bekommen. Da war im letzten News-Podcast Kevin noch mal kurz als Eilmeldungs-Außenreporter ganz schnell dabei. Und wenn dann 5 Jahre alte Sonderbände auch noch lizenziert werden, dann kann natürlich auch die Polizeiakademie Selection irgendwann noch mal in Deutschland kommen. Und sollte das dann passieren, dann werden wir auf jeden Fall hier in den News dazu berichten und natürlich auch einen Themenpodcast machen. Dann kann man noch mal kurz übergehen zu den Verkaufszahlen in Japan. In Japan wird das ja von Oricon, einem Chartunternehmen, relativ öffentlich alles aufgelistet, wie das da so mit den Verkäufen ist. Nur physische Verkäufe und nur aus den großen Buchläden und Ketten. Das heißt, es sind nicht digitale Verkäufe, auch nicht alle Verkäufe, aber Oricon ist also das mainstreamigste Chartunternehmen, was es in Japan gibt. Band 101 wurde am 13. April veröffentlicht. Die erste Verkaufswoche war die Woche vom 11. April bis zum 17. April. Und in dieser Zeit hat der Band 253.893 Exemplare verkauft. Das hat gereicht für Band 2 in den Charts in der Woche. Nur Tokyo Revengers Band 27. Eine Halbserie konnte sich dann über Conan platzieren. Was die anderen Releases angeht, der Polizei Academy Selection Sonderband hat 21.562 Exemplare verkauft. Das ist natürlich deutlich weniger, aber es sind ja auch eher so Nischenprodukte im Vergleich zu so einem Hauptmanga-Band. Und das Super Digest Book 100 Plus hat nochmal 16.850 Exemplare verkauft. Insgesamt in den Seriencharts hat Detective Conan dann 282.859 Bände verkauft, wo nicht ganz klar ist, zählt dann die Polizei Academy Selection damit rein oder das Super Digest Book. Beide können nicht da reinzählen, weil wenn man Band 100, die Selection, das Digest Book zusammenzählt, dann ist es mehr als das. Also eins davon kann nicht zählen oder vielleicht auch beides nicht, denn Detective Conan hat ja auch zahlreiche ältere Bände verkauft. Teilweise in den Tagescharts von anderen Unternehmen standen dann auch teilweise Band 1, 2 und 3 mal für ein paar Tage mit drin. Also alte Bände werden dann dementsprechend auch verkauft, gerade wegen dem Release von 101, aber auch vom Film natürlich. Und was sich auch gut verkauft hat, ist Wild Police Story. Die Spin-Off-Bände sind auch seit dieser Woche spätestens, aber auch schon davor im Fahrwasser von Film 25 regelmäßig in den Charts mal zu finden, zumindest in den täglichen. Und jetzt eben auch wieder in den wöchentlichen von Oricon. Band 2 konnte in dieser Verkaufswoche 14.447 Exemplare verkaufen. Das hat noch für Platz 46 in den Charts gereicht. Und der erste Band konnte 13.997 Exemplare verkaufen, was für genau Platz 50 der Top 50 gereicht hat. Durch diese Platzierung, Oricon listet dann immer auf, wie viel sie in dieser Woche verkauft haben, der Band, und wie viel der Band insgesamt verkauft hat, auch wenn er vielleicht vorher nicht in den Charts war. Und dadurch haben wir jetzt auch für beide Bände dieses Spin-Offs die genauen Zahlen laut Oricon. Das ist einmal 414.209 Exemplare für Band 1 und 385.095 Exemplare für Band 2 von Wild Police Story. Dann insgesamt also knapp unter 800.000 Exemplare zusammen verkauft für so eine Spin-Off-Reihe, sicherlich recht ehrenwert, natürlich weit hinter den Verkäufen, was so ein normaler Conan-Band auch verkauft, die ja dann so nach ein paar Wochen sich dann so auf 450 bis 500 und dann später bis 600.000 hochpendeln. Conan ist so eine Serie, anders als so manche andere Manga-Serie. Conan hat einen sehr langen Atem. Conan verkauft sich nicht unbedingt am Anfang so ganz viel, sondern verkauft sich dann in den Wochen danach auch noch sehr. Was sich dann nicht so in den Charts widerspiegelt, weil es halt weniger Verkäufe sind, die über eine längere Zeit verteilt sind. Aber Conan reißt schon so seine Exemplare ab. Aber natürlich auch gut da zu sehen für dieses Spin-Off, was wir da an Zahlen zu sehen bekommen. Und Wild Police Story, das wäre natürlich auch noch schön, wenn das irgendwann nach Deutschland kommen würde. Ich hoffe mal da, dass sich da noch irgendwas bewegt, weil wenn wir jetzt das hier im Anime hatten und so, ist das zwar ganz nett und so, aber schon so eine offizielle deutsche Umsetzung von diesen Bänden wäre natürlich toll. Und Band 101 wird dann natürlich auch irgendwann bald zu uns nach Deutschland kommen. Ja, ich persönlich würde mir auch gerne vorstellen, dass wir das Spin-off Wild Police Story hier bei uns bekommen und haben, weil wir ja den direkten Conan-Bezug halt eben auch haben und weil wir eben jetzt Zero's Tea Time halt auch haben, was ja indirekt oder direkt damit in Verbindung halt steht und wo dann Egmont ja einen Anknüpfungspunkt hätte. Und deswegen würde ich persönlich sagen und mir vielleicht auch wünschen, dass WR das Wild Police of Spin-Off bekommen als das von dem Täter, weil das ja nun wirklich eher was rein Komödiantisches ist und den Täter, auch wenn er in jeder Conan-Episode oder jedem Fall irgendwie auftaucht, aber ob sich diese Comedy-Spin-Off-Sache hier verkaufen würde, weiß ich nicht. Wohingegen man bei Wild Police Story ja durchaus sagen könnte, aha, ja, hat man schon mal gesehen und aha, ja, da gerade weil ja auch Zero bestimmt auf dem Cover mit sein wird, dass man sagt, ah ja, den kenne ich von Conan oder aha, ja, den kenne ich von dem Spin-Off, das war lustig oder informativ oder konnte man schnell lesen, hat mir sehr gut gefallen, dann nehme ich diese Spin-Off-Serie doch auch nochmal mit. Und natürlich profitiert Wild Police Story auch von Film 25, der ja eben den thematischen Bezug hat zu Wild Police Story mit der Wahl der Hauptcharaktere. Film 25, das sind unsere nächsten News, ist auch diesen Monat gestartet. Am 15. April startete Film 25 in Japan. Davor gab es schon auch Fanpremiere in Japan, aber dann eben der offizielle Kinostart am 15. April. Es gibt jetzt auch die ersten Zahlen vom Startwochenende zum Beispiel. Der Film hat in seinem ersten Wochenende, also in den ersten drei Tagen, 1.907.467.150 Yen eingespielt. Das sind circa 14 Millionen Euro mit 1.321.944 verkauften Tickets. Das ist Platz 1 in den japanischen Kinostarts, aber kein neuer Startrekord tatsächlich für das Franchise, weil Film 24 hatte 2,2 Milliarden Yen und 1,5 Millionen verkaufte Tickets. Letztendlich konnte Film 24 damals letztes Jahr aber nicht den Einspielrekord des gesamten Franchises, also für eine gesamte Laufzeit, erreichen wegen verschiedenen Covid-19-Maßnahmen. Deswegen hält diesen Rekord immer noch Film 23 und immerhin Film 25 konnte das Startwochenende von Film 23 teilweise überbieten. Film 23 hatte 1,8 Milliarden Yen und 1,4 Millionen verkaufte Tickets. Somit hat Film 25 zwar weniger Tickets verkauft, aber mehr Yen eingespielt, also teilweise den Startrekord eingestellt. Und natürlich der große, große Wunsch der Produzenten ist es immer noch, dass Film 25 jetzt der erste Franchise-Film ist von Directive Con, der die magische 10 Milliarden Yen Einspielergebnis insgesamt knacken kann. Die vorherigen Filme, also Film 23 und so, waren dann immer bei 9 Milliarden, 9, irgendwas Milliarden. Und jetzt endlich dann mit Film 25 will man diese 10 Milliarden Yen-Grenze knacken, was eben mit Film 25 verwehrt geblieben ist wegen Covid-19 und so. Alles sehr unglücklich. Und dann das jetzt zumindest. Der Start besser ist teilweise als bei Film 23, lässt darauf hoffen, dass es für Film 25 möglich sein könnte. Was natürlich auch ganz, ganz immer eine ganz große Frage ist bei den Filmstarts, ist, Fans fragen natürlich sofort, ja okay, den Film ist jetzt gestartet, schön und gut, aber was denn mit dem nächsten Film? Ist ja immer der nächste Film, ist ja immer das Wichtige. Und ja, es gibt tatsächlich der Teaser am Ende von Film 25, der ist bereits bekannt geworden, weil in Japan strömen die Leute, das war lustig, es war Mitternacht in Japan und zwei Stunden später kamen die ersten Berichte auf Social Media, was denn im Teaser am Ende passiert ist. Und dieser Teaser am Ende von Film 25 hat enthüllt, dass Film 26 sich um die schwarze Organisation drehen wird. Im Teaser hat man am Ende Jin gehört, der gesagt hat im Japanischen, endlich sehen wir uns wieder, Sherry, oder ich habe dich so sehr vermisst, Sherry. Es ist ein wörtliches Zitat aus dem Pisco-Fall, also Kapitel 241 bzw. Episode 192, die Szene, wo Jin Shiho in ihrer erwachsenen Form auf dem Dach des Hyodo City Hotels erstmals anschießt. Sicherlich eine Szene, die kein Con-Fan so schnell vergessen hat, nachdem er sie gesehen hat. Und seine Worte da, eben mit diesem endlich sehen wir uns wieder, Sherry. Im japanischen Wortlaut ist das halt im Original, in Deutschland wurde das immer verschieden übersetzt. Hört man da in diesem Teaser und wir sehen von den Visuals her, dass die Schrift dann, wo dann, da kommt dann halt so die Schrift für die Golden Week 2023 angekündigt und das ist unter Wasser, diese Schrift. Und dementsprechend ist jetzt so, was man daraus mitnehmen kann, schwarze Organisation und scheinbar irgendwie was mit dem Meer, Und auch unter Wasser, scheinbar. Also vielleicht packt die schwarze Organisation nach Helikoptern jetzt als nächstes ein U-Boot aus oder so. Ja, das Was hätte man da so was. als, was man so alles vermuten kann. Und natürlich, Leute sind jetzt irgendwie schon wieder übermäßig aufgeregt, wo sie dann sagen, Jin wird in diesem Film auf jeden Fall die wahre Identität von Shiho herausfinden, weil er sagt ja, eigentlich sehen wir uns wieder, Sherry, soweit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen, Schlüsse zu ziehen, was genau in Film 26 passieren wird, aber ja, es wird wohl ein schwarzer Organisationsfilm werden und das wird sicherlich im Verlauf des nächsten Jahres bis zum nächsten Filmstart für einiges an Vorfreude bei den Fans sorgen. Ja, ich verstehe auch tatsächlich den Hype, der da entstanden ist, weil schwarze Organisation ist natürlich immer so ein Kracher, sage ich mal, eigentlich der Kracher schlechthin, den man bringen kann als Filmproduzenten. Wenn man schwarze Organisation draufschreibt, dann verkauft sich das wahrscheinlich wie geschnitten Brot. Wahrscheinlich noch besser als die Kaito Kid-Filme und sonstiges, nehme ich an. Also zumindest in Deutschland ist ja die schwarze, oder naja, außerhalb Japans vielleicht auch, ist die schwarze Organisation ja immer so das Thema schlechthin. Und ja, Conan, Detektiv Conan, die Serie wird ja hierzulande auch von vielen Fans weniger als eher Krimiserie gesehen, sondern mehr als, ja, die wollen halt wissen, was mit dem Gift jetzt ist und mit Conan, dass Conan wieder groß wird, die Wahrheit erzählt und fiebern halt die meisten nicht so sehr auf die Detective Boys-Fälle und die sonstigen, ja, das Drumherum hin, wie wir es hier zum Beispiel tun. Also zumindest ich freue mich immer sehr auf verschiedene Fälle, Kniffe und Rätsel, die die einzelnen Fälle so mit sich bringen. Und ja, demnach für den Großteil der Fans dürfte das sicherlich ein Kracher sein. Schwarze Organisation. Ja, ich fand die schwarze Organisationsfilme ja, ja, eher unterdurchschnittlich, muss ich fast zugeben. Also Film 13 ganz schlecht, Film 20 Film 5, ja, kann man noch diskutieren, aber auch da sind die Filme drumherum deutlich besser als dieser fünfte Film. Ja, und mit dem Unterwasser-Setting, ja, wir hatten auch schon Filme auf dem Meer, Film 17, der leider auch aus meiner Sicht katastrophal ist, und Film 9, wo ich sagen würde, ja, kann man machen, aber ihr werdet euch jetzt fragen, was mag denn dieser Philipp da überhaupt für Filme? Wahrscheinlich alle anderen, die ich gerade nicht aufgezählt habe. Ja, also für mich eher so eine Combo, wo ich sagen würde, braucht es nicht unbedingt als Film, aber es ist ja noch gar nichts bekannt und von daher gehe ich dem auch neutral entgegen und ja, freue mich sehr, bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wie man jetzt ja auch aus einem aktuellen Interview wieder mitbekommen hat, das ist ja, dass die Filmthemen schon über Jahre hinweg geplant werden. Offenbar sind momentan auch die Themen von Film 27 bis 30 schon in der Diskussion oder schon final festgelegt, was man für so ein Franchise natürlich machen muss. Und wahrscheinlich ist das, oder sehr, sehr wahrscheinlich ist das Thema für Film 26 auch schon vor Jahren festgelegt worden, dass man die schwarze Organisation wieder einbringt. Und ja, nach dem Rhythmus, Film 5, 13 und 20 ist natürlich Film 26 jetzt wieder sehr passend. Und ja. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wie gesagt, mich hat es bisher nicht vom Hocker gehauen, aber ich freue mich natürlich aus Conan News Sicht dafür, dass viele Fans sich freuen. Ja, das kann man, so sehe ich es positiv. Also, ja. Ich bin ein total gebranntes Kind von Film 20, weil ich fand den Film ganz, ganz, ganz, ganz furchtbar. Besonders dann am Ende mit dem Riesenrad im Aquarium und so und was dann da alles passiert ist. Das war alles schlimm und das war halt auch so ein Filmhype. Den haben wir damals alle komplett durchlebt und ich sehe jetzt auch viele Fans, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, wo die jetzt erst ein paar Filmzyklen so durchhaben. Und ja, also ich bin meinen Erfahrungen und Enttäuschungen von Film 20, ich muss leider sagen, dass mich das überhaupt, also es hat mich eher noch fester auf den Hocker geklebt, als mich überhaupt ansatzweise runterzureißen. Also Ja. das ist, ich bin da gar, ich bin da nicht mal. Ich bin da so eher so erschreckend erwartungsvoll, so, oh Gott, was kommt da jetzt wieder? Also, Das kann ich da leider nicht ablegen, aber ja, zumindest. Ich würde jetzt auch mal was Positives finden, zum sagen, das Gushu-Aoyama-Poster wird bestimmt wieder super gezeichnet sein. Oh ja, da freue ich mich drauf. Ja, mit Sherry drauf und Jin wahrscheinlich auch, die sehr, also würde mich wundern, wenn die nicht drauf sind. Ja, also. Ja. Und natürlich auch wieder, es wird in dem Film dann wahrscheinlich auch wieder einzelne Szenen geben, wo Gosho Aoyama die Animationsframes für gezeichnet hat. Die werden dann auch toll aussehen. Ja, und da. Das werden zumindest gut, bestimmt gute Sachen sein mit dem Film. Wo ich das gerade erwähne, kurz ein kleiner Rückwurf, vielleicht bei der 25 Fanpremiere ist das exklusive Poster ja vielleicht die Aoyama-Zeichnung zu Film 25. Das ist Oh, ja ja, das auch ein hätte was, Poster. ja. Das Das wäre natürlich schön. wäre mega. Ja. Nee. Ja, also ich hoffe auch für Film 26, wir haben natürlich jetzt erstmal Film 25 vor uns, aber Film 26, ich hoffe auch tatsächlich, dass man, also ich fand das ja sehr schön mit Curaçao zum Beispiel, wie auch bei Film 13 mit Irish. Was ich dann wieder ein bisschen unschön fand, sind die ganzen, wie hießen sie, Aquavit, Stout und sowas, die da alle. Riesling. Riesling, genau, die drei, die dann irgendwelche von irgendwelchen Geheimdiensten eingeworfen wurden, was so, ja, also das kann man bitte, das bitte, bitte lassen. Das macht für mich viel kaputt. Im 26 die Rückkehr des BND. Ja, bitte nicht. Ich meine, man kann, also so es wird wahrscheinlich wieder einen Film-Organisationscharakter geben, so wie Curaçao oder Irish. Oder in Film 5, wie hieß er noch? Naja, in Film 5 war es ja kein richtiger Agent, da war dieser Hara, der mit denen so zusammengearbeitet hat, Ja, genau, aber sowas aber braucht der es hatte ja halt. keinen Codenamen so richtig. Also der war. Ja, genau. Deswegen Film 5 ist ja eigentlich auch, das ist kein richtiger Organisationsfilm. Also die spielen da schon mit und so und haben auf die Handlung auch so ein bisschen Auswirkungen, aber zu dem Zeitpunkt ist das eigentlich noch so ein normaler Conn-Film, wo die schwarzen Organisationscharaktere, die ja damals nur Gin und Wodka waren effektiv. Wermut war gerade ein bisschen erst eingeführt und Tequila war schon tot. Und Pisco auch. Und das war dann, also ich finde, Film 5 ist zwar so ein Organisationsfilm, aber ich finde, den kann man auch nicht mit Film 13 oder 20 vergleichen. Ja, das stimmt schon. Ist natürlich ein bisschen ein Organisationsfilm im damaligen Stil der Filme. Also da, ja, ich weiß schon mal genau, was du meinst. Da waren Film 13 und Film 20 schon deutlich krasser in der Mechanik und was da alles passiert ist, was alles zerbombt und zerstört und überdramatisiert wurde und ja, was eigentlich überhaupt nicht in den Kanon hineinpasst, der Detective Conan Manga, aber ja, ist ja nun mal der aktuelle Stil der Filme und ich nehme an, dass Film 26 da auch die gleiche Kerbe schlagen wird, einfach weil es sich bewährt hat und weil man eben auch an diesen 10 Milliarden waren es Yen Einspielergebnis ja dran ist oder es dann schon überschritten hat. Mal sehen, wie weit denn da Film 25 kommen wird. Ich drücke natürlich die Daumen, dass ja, es ein gutes Einspielergebnis wird. Ja, genau, aber ja. So viel zu Film 26, glaube ich. Ja. Viele haben ja auch geschrieben, zu Film 26 erstmal Film 25 angucken und dann wird weitergeschaut, was mit Film 26 ist. Stimmt natürlich auch wieder, aber viele wollen natürlich wissen, wo geht der Film 26 hin und wenn man das dann zuerst hört und man ist natürlich gespannt und jedes Jahr im April, wenn der neue Film kommt, will man direkt was zum nächsten Film wissen und ist gehypt und ja, ich glaube, so ein kleiner Hinweis ist ja schon mal viel wert. Auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur Schwarzorganisation, Cherry und irgendwie Wasser ist, das ist ja schon mal was. Ich meine, hätte ja auch Kaito Kid sein können, hätte auch ein Heiji-Film sein können, hätte auch ein, ja, x-beliebiger Charakter, den man in den Vordergrund rückt, wie jetzt Makoto oder sonst was sein können. Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Also erstmal natürlich auf Film 25, den wir hierzulande ja auch sehen können. Und ja, Film 26. Erstmal den Ball flach halten und schauen, was da passiert. Ich meine, man kann jetzt die wildesten Spekulationen anstellen und sagen, ja, Sherry wird auftauchen und wird wieder groß oder sonst wie, trifft auf Jin und da passieren die krassesten Sachen. Aber Es könnte natürlich auch, gerade weil wir den Original-Wortlaut ja gehört haben, es könnte auch einfach nur, wie bei Film 13, am Anfang so ein Traum sein, den Ai diesmal hat, wie sie den auch schon in der Episode hatte, und dass sie eben nicht wieder groß wird und dass es eben nur diese eine Traumszene aus dem Anfang wird und dann, ja, mal schauen. Wie gesagt, also ich bin da auch eher dem Stil verbleibend. Erstmal den aktuellen Film hier nach Deutschland holen und gucken, dann später auch auf Blu-ray und DVD haben und dann, wenn mehrere Informationen bekannt sind zu 26, dann werden wir uns Film 26 widmen. Ja, genau, finde ich auch eine gute Einstellung und ja, gerade auch um eins noch zu ergänzen, weil vielfach jetzt auch kursiert und ich zumindest gelesen hatte, dass Film 26 ja dann das Ende sein könnte von Detective Conan. Ja, auch was Lasse vorhin sagte, aus der Erfahrungssicht trifft das wahrscheinlich nicht zu. Auch gerade, weil ich noch weiß, damals als Film 13 in den Kinos gestartet ist, wie du es gerade angesprochen hattest, Olli, mit der Szene, wo dann auch im Trailer zu sehen war, dass dann Jin eben von Shinichi Kodo spricht und dann die ganze Wahrheit gelüftet wurde und so weiter. Und im Endeffekt war es dann ein simpler Traum. Ja, damals wurde auch das Ende von Detective Conan herbeigeredet und es wäre ja langsam mal Zeit, Detective Conan zu beenden nach so und so vielen Jahren. Ich meine, jetzt sind nochmal 13 Jahre oben drauf gekommen, das macht natürlich nicht besser. Das Gerede von, oh, jetzt könnte man Detective Conan ja mal beenden, ist natürlich präsenter denn je. Aber ich kann mir vieles vorstellen für Film 26, aber dass die Serie damit beendet wird, kann ich mir tatsächlich beim besten Willen nicht vorstellen, also wirklich nicht. Ja, und auch selbst wenn der Manga jetzt enden sollte, also manche vermuten ja irgendwie, dass jetzt dann passend zu Film 26 dann im Manga gleichzeitig der Rum-Arc beendet wird irgendwie oder so, aber geschweige denn überhaupt, dass die ganze Serie beendet wird, selbst wenn die Serie beendet wird, der Manga, ich glaube, die Filme gehen danach auch erstmal noch weiter. Ja. Also das, ja. Bei dem Geld, was die einspielen, ist das, glaube ich, unvermeidbar und ich denke auch der Anime wird das Manga-Ende so lange wie möglich ignorieren und einfach weitermachen, ja. So lange, wie genau. Sie das irgendwie können. Und jetzt irgendwie solche Kultserien wie Doraemon oder so in Japan, da ist der Manga irgendwie seit den 90ern vorbei, da gibt es auch jedes Jahr immer noch einen neuen Film, wo dann auch teilweise irgendwie alte Filme geremaked werden oder CGI-Filme, aber so große Franchises, wenn dann der Manga vorbei ist, dann irgendwie Filme, die ja auch gerade Non-Kanon sind, die können dann auch einfach weitergehen. Und irgendwie der letzte Con-Film und so, das werden wir erst weit nach dem Ende des Manga sehen, würde ich sagen. Ja, weil ich es auch angeschnitten hatte mit denen, dass die Filmthemen für Film 27 bis 30 schon feststehen, wo es dann auch vielfach hieß, wieso Film 30, das ist doch noch so weit weg, jetzt hatten wir noch nicht mal Film 25 gesehen. Aber ganz ehrlich, also erstens, ich sehe das Ende des Mangas nicht, also ich sehe es frühestens in 5 Jahren, wenn nicht sogar deutlich später. Kommt natürlich darauf an, was mit Goshu Aoyams Gesundheit und so weiter. Es kann natürlich immer was mit reinspielen, wovon man aktuell nicht weiß als Fan. Und ja, wie Lasse schon sagte, selbst wenn der Manga beendet sein sollte, gehe ich davon aus, dass es mindestens 2-3 Jahre darüber hinaus noch weiter Filme geben wird. Auch gerade, weil Conan so ein richtig starkes Film-Franchise ist, dass die Filmreihe sozusagen zum Kult geworden ist, jeden April ins Kino zu gehen, sich den neuesten Conan-Film anzuschauen oder meinetwegen auch im Mai ins Kino zu gehen, zur Golden Week. Das ist ja wirklich ein regelrechter, ja, kann man ja so sagen, Kult in Japan geworden und demnach gehe ich auch fest davon aus, dass man da die Kuh weiterhin melken wird und weiterhin Filme produzieren wird. Also was anderes wäre, ja, aus kapitalistischer Sicht gar nicht sinnvoll. Man, ja, weiter Filme produzieren, Kuh melken, dann haben wir irgendwann mal Film 40. Also so unrealistisch ist das tatsächlich gar nicht. Von daher finde ich es auch gar nicht so abwegig, dass man jetzt gesagt hat, man hat bis Film 30 alles durchgeplant. Und ja, ist die logische Konsequenz. Und egal wie viele Filme es geben wird, wir werden darüber berichten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Absolut. Kommen wir nun zu den Anime-Episoden in Japan. Letztes Mal hatten wir nur eine Episode zu besprechen, Episode 1038 mit Wild Police Story. Diesmal, wir tischen so viel mehr auf, wir haben eine 100%ige Steigerung, denn wir haben ganze 2 Episoden diesmal vorliegen. Beides einteilige Filler. Und zunächst besprechen wir Episode 1039, der fliegende Halloween-Kürbis, die Folge, die Bezug hat zu Film 25. und über die erzählen uns jetzt Olli nochmal erstmal was. Ja, die Episode beginnt quasi, ja, passend zu Halloween-Zeiten. Alles ist so ein bisschen geschmückt und ja, die Leute in Verkleidung laufen da so ein bisschen rum und ja, es beginnt im Prinzip damit, dass die beiden Büroangestellten Kuwano und Kajiyama, die gehen anscheinend von irgendeiner Feier nach Hause oder hatten sich privat getroffen, das weiß man nicht, ist auch vollkommen egal. Die hatten so ein bisschen, ja, was getrunken, gehen so die Straße entlang und auf einmal hören sie was und sehen dann plötzlich, wie so drei, ja, Halloween-Kürbis-Ballons, die irgendwie so ein Hexenkostüm tragen, die erheben sich plötzlich in den Himmel und ja, alles ganz mysteriös. Ja, am nächsten Tag geht es dann nicht so mysteriös weiter. Da sehen wir dann nämlich das erste Mal Conan, der das Café Perot betritt, was eigentlich geschlossen ist. Und dann erkennt Azusa aber, oh, es ist Conan. Und Conan sagt, ja, Ran und Kogoran sind ausgegangen und ich soll, solange die beiden wie die halt unterwegs sind, soll ich hier im Café warten. Und Azusa hat halt nichts dagegen. Und weil sie gerade, ja, passend zu Halloween so eine Kürbislaterne machen möchte, spannt sie Conan kurzerhand damit ein, dass der ihr da hilft, so eine Laterne halt, ja, zu basteln. Und deswegen hatte sie auch das Café entsprechend geschlossen. Und ja, dann sind die beiden aber irgendwie doch schneller fertig als gedacht. Und dann, während sie sozusagen, ja, die Laternen herstellen, unterhalten sie sich noch so ein bisschen über den Ursprung von Halloween und welche besonderen Legenden es da dann entsprechend gibt. Und ja, dann kommen sie nochmal ganz kurz auf ja, ein Internetvideo zu sprechen, wo angeblich irgendwelche Leute irgendwelche Halloween-Geister gesehen haben und sehen da eben diese Ballons, die da hochfliegen und alles ist so ein bisschen gespenstisch aufgemacht. Und ja, Conan fragt dann auch noch, wo denn Amuro ist. Und ja, der hat heute frei, sagt Azusa. Und dann will sie Conan eigentlich mal, weil ja Conan und Amuro sehr vertraut miteinander umgehen, will sie da so ein bisschen nachbohren. Bevor es aber dazu kommt, betreten drei weitere Personen das Café, nämlich die Vorschullehrerin Tamie Kono, die Hausfrau Tomomi Kashiyama und der ehemalige Universitätsprofessor Satoshi Mizunuma. Die berichten davon, dass sie alle eine, ja, auch so eine Laterne hergestellt hatten und die wurden plötzlich alle drei gestohlen. Und ja, dann erzählen sie halt so ein bisschen, was sie entsprechend gemacht haben, wie deren Wohnverhältnisse sind und ja, finden das halt alles sehr schade, weil gerade die Tamie, die hatte eben aufgrund ihrer Laternenvorkenntnisse, sage ich mal, schon an einigen Wettbewerben teilgenommen und Preise gewonnen und deswegen haben die anderen beiden halt gesagt, ja, du kannst uns doch bestimmt helfen, so eine Laterne zu basteln und jetzt sind halt alle drei weg und ja, das ist natürlich nicht so schön, deswegen wollen sie da halt entsprechend ermitteln und Conan und Azusa gehen da halt mit und ja, dann ja, gucken sie sich halt an, wo die drei wohnen. Die wohnen alle in der gleichen Straße und dann erzählen sie halt, was sie am entsprechenden Abend gemacht haben, wo die Laternen standen und so weiter und Conan überlegt halt fleißig mit und denkt halt, ja, so drei Kürbisse, die sind ziemlich groß, wie will man die ungesehen transportieren? Ohne irgendwelche großen Hilfsmittel, weil das war auch nicht drin, weil am Anfang der Straße ist eine Baustelle, die geht ab 10 Uhr abends los und dann wird die Straße halt gesperrt und dann kommen da nur noch Fußgänger durch. Und als sie dann das so ein bisschen observieren, sehen sie quasi auf der anderen Straßenseite, da hat jemand eine Überwachungskamera aufgestellt, weil Leute in der Nachbarschaft so ein bisschen Graffiti gesprüht haben und der Besitzer wollte dem auf die Schliche kommen. Und dann sprechen sie halt mit dem und sagen, hier können wir mal die Aufnahmen sehen. Und dann gucken sie sich die an, dann entdecken sie die beiden Büroangestellten, die irgendwie panisch die Straße langlaufen. Dann sprechen sie mit denen, suchen die auf, aber die können denen auch nicht groß weiterhelfen und sagen, ja nee, wir haben so viel getrunken, wir erinnern uns an nichts mehr. Ja, und dann kommt noch heraus, dass der Mann mit der Überwachungskamera, der die installiert hat, der ist ein Mitarbeiter eines Kaufhauses und die organisieren immer so ein Halloween-Festival und er ist da sozusagen der Vorsitzende, der das alles organisiert und berichtet dann eben auch, ja, dass er eben fleißig für das Fest Werbung gemacht hat und Plakate aufgehängt hat und dass er eben auch die besagten Ballons herstellt, die im Internet kursiert sind. Also das sind quasi Ballons, die er selber herstellt. Im Rahmen dieser Aktion, die kann man nirgendwo kaufen. Die gibt es irgendwie im Kaufhaus dann als besonderes Präsent. Und Conan will die dann gerne mal sehen oder fragt, ob er auch so einen Ballon kriegen kann. Dann sagt der Mitarbeiter, nee, die sind alle abgezählt und die Tagesration ist schon weg. Und den Rest bewahrt er in seinem Auto auf, was eben vor seiner Wohnung steht. Und Conan hat dann entsprechend während des ganzen Falles aufgepasst und fleißig ermittelt und kommt dann anhand dieser Aussagen, nachdem er den Mann noch so ein bisschen befragt, wann er denn genau die Plakate angebracht hat, kommt er dann entsprechend auf des Rätsels Lösung und versammelt dann sozusagen die entsprechenden Personen in der besagten Straße, wo sich das, Verbrechen abgespielt hat, die Entführung der Laternen, und klärt dann die entsprechenden Ereignisse auf, wer denn der Täter ist, wie sich das Ganze zugetragen hat und was denn letztendlich die Gründe für die Tat waren, erfahren wir dann entsprechend auch. Und am Ende gibt es dann nochmal so eine kleine, freundliche Szene im Sinne der Halloween-Aktion, sag ich mal, von einigen Kindern zu sehen. Und dann ist sozusagen die Episode damit dann auch geklärt und wir haben die diesjährige Episode zum Film abgehakt, die eben wie in den letzten Jahren zuvor auch jetzt nicht wirklich so den großen Filmbezug hatte. Also eigentlich fast gar keinen Bezug mehr, außer es ist Halloween und Arthur taucht auf und selbst die Szene am Ende war ja nicht mehr irgendwie so eine Szene, wo Conan daran so denkt, sondern wir haben nur noch seine Erzählstimme über bereits bekannte Szene von Film 25, die dann reingeschnitten wird, also aus den Trailern. Also das ist dann auch schon so ein bisschen, es wird immer unzusammenhängender. Also spätestens seit dann irgendwie dem Filler da mit Makoto und dem Gürtel, da war es ja auch schon eher so sehr seicht, die Verbindung. Und selbst auch damals mit dem Kuchen, das war ja zu Film 20, das Geheimnis mit dem Kuchen da. Da war das Film 22? Nee, Film 22 war das mit dem Kuchen und Film 20 war das mit den Sandwich-Rezepten. So rum war das. Zum Film 20, da hatten wir dann ja am Ende noch eine eigene Szene, wo Amuro von Wermut angerufen wird und so. Und jetzt halt nur noch Erzählstimme plus Trailermaterial. Naja, und der eigentliche Inhalt der Folge war auch eher so, ein bisschen langweilig, dass die am Ende der Tat, die Tat dann so ein bisschen belanglos, natürlich irgendwie ganz süßes Motiv am Ende, von der Intention her, aber auch ein bisschen, mit dem, wo die Kürbisse versteckt werden, was eigentlich schon so ein ziemlicher Hausfriedensbruch ist und so, was eigentlich gar nicht mal so sweet ist, sondern eher so verbrechensmäßig. Naja, und dass dann irgendwie dieses Ganze mit den fliegenden Kürbissen, dass das irgendwie so in der Folge halt, dass das so ein Social-Media-Ding geworden ist, wo die Leute halt drüber reden und da keiner auf die Idee kommt, hey, vielleicht sind das Ballons in Halloween-Form, in Kürbisform, weil wir haben Halloween. Und die werden hier irgendwie verkauft. Also da ist auf den Zusammenhang ist irgendwie niemand gekommen. Und dann, das, wo mich die Folge fast so ein bisschen in die Irre tatsächlich geführt hatte, wo ich, oder beziehungsweise wo ich fast sowas vermutet hätte, ist, dass da immer dieselben paar Kinder in der Gegend, wenn Conan halt ermittelt, da spielen halt in der gesamten Gegend, sei es jetzt vor dem Café Poirot oder da, wo die wohnen, immer so ein paar drei junge Kinder rum in Halloween-Kostümen, so. Und da habe ich schon irgendwie fast am Ende gedacht, dass die was damit zu tun haben. Zumindest mit den Ballons, weil das sind dann irgendwie drei Kinder, die da irgendwie immer rumspielen und drei Ballons und so. Haben die noch was damit zu tun? Aber nö, die waren einfach nur da für die Atmosphäre. Okay. Naja, und so war das insgesamt. War ich doch schon eher gelangweilt von der Folge. Ja, muss ich auch sagen. Also auch als die Episode lief, dachte ich, ja, oh, das ist die Episode zum Film. Und ja, aber es war wirklich absolut nichts dabei, was irgendwie, wo man sagen könnte, ja, das ist die Episode zum Film. Das Einzige wirklich nur, ja, es ist Thema Halloween und der Film heißt die Halloween-Braut. Und ja, aber ansonsten hätte man diese Episode auch komplett ausstrahlen können, ohne zu sagen, ja, das ist die Episode zum Film. Also ich fand auch nicht, dass es die Episode zum Film war. Und selbst, ja, die Episode selber war jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie großartig was vom Hocker gehauen hat. Auch allein das, was Lasse gesagt hat, wo ich auch zustimme, dass diese Ballons so ein Geistermedium im Internet werden, wo man absolut ganz klar am Anfang erkennt, dass das Ballons sind, also die haben ja nicht mal leuchtende Augen oder so, wo man denken könnte, oh mein Gott, das sind dämonenbesessene irgendwas. Also das sind einfach nur Ballons und wie sich daraus diese Geistergeschichte entspinnen konnte, hat sich mir nicht erschlossen. Und dann auch ja der Grund, warum da denn eben letztendlich die drei Laternen gestohlen wurden, was am Ende rauskam, fand ich auch, hä? Also wie bei manchen Motiven, denke ich, hätte man vielleicht einfach nur drüber reden können über die Sache, wäre vielleicht besser gewesen oder so, aber so dieses Ganze, was dann da abgelaufen ist, nee, fand ich auch nicht so doll. Und ja, also hat mir letztendlich auch nicht so zugesagt, die Episode, dass da eben, ja, die Kinder mit den Halloween-Kostümen, das war ganz süß, um die Atmosphäre zu bewerkstelligen, aber ja, war jetzt nicht so, dass mich die Episode groß vom Hocker gehauen hat. Und ja, da bin ich dann auch eher im unteren Bereich, so bei vielleicht 2 von 5 Kürbissen. Weil, ja, hat mich jetzt nicht so begeistert, war auch nicht irgendwie irgendwas dabei, wo ich sagen muss, hier, das hebt das Ganze jetzt für mich ein bisschen an. Also muss man eigentlich auch nicht gesehen haben, die Episode. Und was mich auch noch gestört hat, wo du es gerade eben erwähnt hattest, ist diese Szene im Café, bevor die Fallcharaktere reinkommen, wo das ja so auf ernst gemacht wird, dass Arthur Conan etwas über Amuro fragen will, wo wir da ja wirklich ein paar, wirklich fast irgendwie 10 Sekunden oder so drauf verwenden, dass halt Conan sagt, dass halt Arthur sagt, Conan, ich muss dich sowas fragen. Und dann halt, sieht man halt Conans Blick und er guckt so und Arthur kommt näher und ihren Blick und dann wird das halt unterbrochen. Und ich hätte dann noch gedacht, so, dass das am Ende irgendwie wieder aufgegriffen wird und noch irgendwie aufgelöst wird, dass das, was Arzt da fragen wollte, so als Gag dann halt irgendeine belanglose Frage ist und jetzt nicht irgendwie, ist er ein Geheimpolizist, sondern halt irgendwie, was isst er irgendwie gerne oder weißt du irgendwie, wo er wohnt oder so, keine Ahnung. Also ich hätte gedacht, dass das sich ja am Ende noch so eine Gag-Szene ist, wo dann Arzt da dann halt das nochmal aufgegriffen wird, aber das wird ja in der restlichen Episode gar nicht mehr erwähnt. Also da hätte ich irgendwie erwartet, dass das wenigstens noch für einen Gag verwendet wird. Vielleicht wäre es auch so gekommen, wenn nach dem Ending eine richtige Szene gekommen wäre und nicht einfach nur Trailermaterial. Aber na gut, aber auch das ist so, wo du das gerade zusammengefasst hast, wo ich mir so dachte, warum das eigentlich? Also auch nur irgendwie, um in dem Moment Spannung zu erzeugen, da löst man es nicht mehr irgendwie auf. Naja, und auch, dass sie da irgendwie sagen, Amur hat sich freigenommen. Manchmal würde ich ihn gerne mit einem Halsband hier irgendwie im Café festbinden. Zwinker, zwinker, weil man sieht ja auf den Postern und so, dass er dieses Bombenhalsband da anhat. Lustiger Gag und so. Naja, alles irgendwie. Also das fand ich auch noch schade, dass da nicht wenigstens das noch irgendwie mit einem Gag aufgelöst wurde am Ende. Ja, vor allen Dingen auch, weil man so denkt, ja, Azusa ist ja schon sehr ernst in dem Moment und wenn ich eine wichtige, ernsthafte Frage stellen will, dann bringe ich das ja eigentlich auch zu Ende. Dann lasse ich mich ja nur, weil dann da drei Leute reinkommen und dann ist da ein Fall, dann vergesse ich das Ganze ja nicht. Also das wirkte dann so, ja, eigentlich ist es wichtig, aber so wichtig ist es dann auch nicht, dass man es dann am Ende nochmal zeigt. Und das passt auch nicht zusammen. Aber immerhin mal diese Dynamik, dass wir nur Conan und Arthur haben, ist ja was wir sonst in der Serie nicht so sehen. Aber das ist so ganz nett als Konzept und fand ich so, wie das in der Folge gemacht hat, auch so irgendwie so ein bisschen nett. Aber ich finde, damit hätte man irgendwie auch mehr machen können. Dass also da hat man jetzt nicht irgendwie sich groß angestrengt, die Dynamik irgendwie zu beleuchten, sondern es ist halt so. Ja, irgendwie wollte man Amuro scheinbar nicht haben in der Folge, warum auch immer in der Filmwerbung, also nur Conan und Azusa. Und wie gesagt, ganz nett so als Konzept und funktioniert auch ganz okay, aber so damit hätte man vielleicht auch noch mehr machen können, aber gut. Ja, ich bin dann auch eher so bei 1,5 bis 2 von 5. Gut, dann kommen wir zur zweiten Filler-Episode, die für diesen News-Podcast, Episode 1040, die Fallakte von Ayumis bebildertem Tagebuch 2. Und über die Folge erzähle ich jetzt nochmal etwas. Die Folge fängt damit an, in diesem kinderzeichnungsmäßigen Stil, dass Ayumi erzählt, dass Fräulein Kobayashi ihr Bildertagebuch da irgendwie ganz toll gelobt hat und dass sie das deswegen jetzt nochmal machen wird und noch viel mehr Szenen als vorher aus dem Bildtagebuch irgendwie einbauen wird, denn es gibt wieder einen neuen Fall für die Detective Boys. Die fahren nämlich mit Agasa umher und dann ist ein Menschenauflauf irgendwie vor einem Gebäude, wo das komplett dunkel ist und in einem Raum flackert halt ein Licht und das bemerkt Ayumi und die macht dann, Con hat dann irgendwie im Auto geschlafen und dann macht sie darauf aufmerksam und die steigen halt alle aus und sehen halt schnell, da wird mit dem Flackern SOS geleuchtet. Es hat sich, wie gesagt, auch schon eine Menschenmenge gebildet, was ich auch irgendwie ein bisschen komisch fand, also dass jetzt ein paar von denen irgendwie SMS da irgendwie SOS erkannt haben, aber dass dann gleich eine Menschenmenge steht und ein flackerndes Licht in dem Dings fotografiert und filmt und so, das fand ich auch ein bisschen übertrieben, aber nun gut. Also die Leute draußen verständigen schon die Polizei, aber halt nur Con und Detective Boys gehen da auch wirklich rein und finden einen Mann gefesselt in einem Raum, der mit also an Händen und Füßen gefesselt ist und geknebelt ist und dann mit seinen Füßen da irgendwie an die Schnur von der Lampe irgendwie rangekommen ist und da irgendwie SOS mitzuleuchten. Und der erzählt dann von einer Bombe, die angeblich in dem Gebäude gelegt wurde, wie es eben die zwei Täter, die ihn niedergeschlagen haben, irgendwie wie erwähnt haben. Und dann wird halt das Bombenkommando gerufen und ganz die Polizei und sie befragen dann den Mann noch so ein bisschen zu den Details. Und es war dann am Ende aber keine Bombe. Aber gleichzeitig wurde ein Juwelier ausgeraubt von bewaffneten Männern, wo sich dann schnell herausstellt, beziehungsweise Conan schlussfolgert das dann schnell, dass es kein Zufall, dass jetzt hier der große Polizeieinsatz war und dann an einer anderen Stelle halt ein Überfall passiert und deswegen hat Conan auch den Mann, der da gefesselt lag im Gebäude, sein Motorrad mit einer Wanze verwanzt, eben, dass sie dem folgen können und sie finden dann den Mann niedergeschlagen erneut in einem Lagerhaus und er hat eine Dashcam angeschaltet an seinem Motorrad, wodurch sie die beiden Räuber und ihr Fahrzeug erkennen können. Das geben sie an der Polizei durch, aber die Polizei schafft die Verfolgungsjagd nicht, weil das Polizeiauto, was da irgendwie dran war, musste einer Katze ausweichen. Aber Con kann sich dann irgendwie schlussfolgern, wo die hin sind und am Ende die beiden Täter dann mit seinem Fußballgürtel überführen. Und während der ganzen Episode gibt es immer wieder Szenen, die so in diesem Ayumi-Kinderstil dargestellt werden. Es gibt mehr als einmal den Gag, dass Ayumi irgendwie sagt, und dann gab es eine große Explosion. Das dachten wir zumindest, aber ist dann doch nicht passiert. Oder, und da hatten wir eine Verfolgungsjagd. Und der Käfer des Professors hat sich in einen riesigen Mech verwandelt und damit haben wir die von der Straße gefegt. Das hätten wir zwar gern gehabt, aber wir sind ihnen einfach nur hinterhergefahren. Und so in dem Sinne, gagmäßig. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei und am Ende muss Takagi den Detective Boys als Belohnung irgendwie Essen ausgeben in einem Restaurant und der Gag ist, sie essen so viel, dass Takagi Angst bekommt, weil seine Geldbörse ist nicht so dick gefüllt. Ja, Also erstmal habe ich natürlich mal wieder die Frage, wie auch so bei anderen, warum ausgerechnet dieser Fillerfall als zweiter Teil? Wenn man jetzt zynisch ist, dann könnte man natürlich sagen, weil Ayumi das auch am Anfang gesagt hat, mit irgendwie, das hatte positives Feedback, deswegen noch mehr kindergezeichnete Szenen, kann man natürlich sagen, wenn man dann mehr kindergezeichnete Szenen zeigt, die brauchen vermutlich nicht so viel Arbeit wie eine richtig animierte Szene. Und wenn man dann ganz zynisch ist, kann man natürlich sagen, ja, es ist für die Animatoren einfach wesentlich einfacher, da halt irgendwelche Szenen zu füllen. Also nicht nur so, was wäre wenn Szenen, sondern auch wenn der halt der Verdächtige was erzählt, dann und dann wird das nicht so gemacht, dass das man sieht ihn reden und im Hintergrund wird dann so eine Zeichnung gemacht, eine richtige, sondern halt man sieht das Gesamte, was er so aussagt, aus Sicht wie Ayumi das halt in ihr Tagebuch gezeichnet hat, so mäßig, und das ist dann natürlich vermutlich weniger aufwendig. Ja. Und dieses Gimmick ist jetzt hier aber auch nur irgendwie, trägt zum Fall eigentlich überhaupt nichts bei. Also Ayumi zeichnet das nicht irgendwie aktiv und es trägt auch nichts zur Lösung oder so bei, sondern es ist halt nur so, ja, Ayumi verarbeitet das hinterher irgendwie so in ihrem bebilderten Tagebuch so als geschichtsmäßig. Und der Fall an sich war auch irgendwie total, auch wieder belanglos. Es war irgendwie ein bisschen mehr passiert mit so Hinterherfahren und Bombenalarm und so. Aber letztendlich war an dem Fall nichts groß Mystery-mäßiges dran. Irgendwie, das konnte dann irgendwie Schlussfolger, der war irgendwie, dieser Mann, der da im Gebäude lag, war irgendwie Komplize, und dass das zur Ablenkung war, das war jetzt nicht Mord im Orient Express 2, sondern eher so ein schlechter Fillerfall eben. Und das ist die Episode im Endeffekt auch. Also, ja, das war fast sogar, also besser als der Halloween-Kürbis war es auf keinen Fall. Ja, und meine Vermutung oder meine Frage, als ich den Titel gehört habe, dachte, war auch, wieso braucht es davon einen zweiten Teil oder auch, was soll da überhaupt passieren? Weil, ja, es ist ja im Prinzip nicht wirklich was passiert und der einzige Berührungspunkt, den man zur ersten Episode hatte, war eben dieser Juwelier. Und ja, aber selbst das war auch so, ja, ob ich das nun weiß oder Peng, und ja, auch das ganze Konstrukt halt so, ja, dass der da gefesselt war und dann die Bombe, die nicht gefunden wird, und das dann das alles irgendwie, ja, und weiß ich auch nicht, und dann das mit dem Mann irgendwas, ja, nicht stimmt oder so. Hat man ja dann auch schon in verschiedenen Szenen dann halt so gemerkt, als Conan ihm dann irgendwie hinten an den Kopf fasst und dann ihm irgendeine Frage stellt oder so, die damit nichts zu tun hat. Also das war, also, und da geht man dann auch nicht weiter drauf ein, und ja, das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam gewesen. Und dann, ja, auch, dann war das mit der Bombe irgendwie durch, und dann, damit es weiterging, hat Shiba dann diesen Anruf gekriegt, dass eben der Juwelier überfallen wurde, und dann konnte man eine weitere Story machen. Und ja, finde ich auch alles irgendwie. Und dann auch die Verfolgungsjagd der Polizei wurde dann dadurch verhindert, dass das Auto einer Katze ausgewichen, und da hat sie dieses Auto der Polizei überschlagen. Also, nee, fand ich auch nicht so. Und vor allen Dingen dann noch, als ob ein einzelnes Polizeiauto die irgendwie sucht. Ich dachte ja, wo sind denn die ganzen anderen Leute, die die suchen? Und dann sucht die Polizei aber nicht mehr nach denen, und dann macht das Conan alleine. Und ja, irgendwie, ja, war alles irgendwie, ja, nicht so besonders toll. Und ja, auch selbst diese Szenen mit Ayumi, die sie dann da eingeworfen hat, ja, man hat gemerkt, es ist halt ihre Fantasie, wie sie sich das vorstellt, aber irgendwie fand ich es teilweise dann auch, gerade der angebliche Gag, dass ja immer irgendwas explodieren sollte, was dann nicht passiert ist, weiß ich nicht, fand ich dann irgendwie auch beim zweiten Mal schon irgendwie so ein bisschen nervig. Weil dann irgendwie, dann hat sich das Auto irgendwie verwandelt in diesen Mecker, dann haben sie das Auto weggefegt und dann ist noch irgendwas explodiert. Das war absolut unnötig, dass da was explodiert. Ja, Also kurz und knapp, hat mir auch nicht gefallen, die Episode. Hat auch nichts mit einem zweiten Teil zu tun, nur weil Ayumi da halt was malt. Aber es gibt keine Verbindung zu der anderen Episode. Von daher würde ich auch sagen, muss man die Episode nicht sehen. Und ja, man hat sich auch bemüht, aber wie gesagt, also wenn ich kann 2 von 5 Bilder-Tagebücher geben. Ja, also war Potenzial vielleicht da, hätte man was draus machen können, aber ja, vom Hocker gehauen hat es einen jetzt auch nicht, also. Nee, gar nicht. Das und also. Wir werden wahrscheinlich, also ein dritter Teil würde mich jetzt auch nicht mehr überraschen, wenn wir von dem von der Dampfpfeife, ja. Ja, genau. Wo der dritte Teil ja dann auch nichts mehr richtig mit dem Buchladen zu tun hatte. Oder der Dampfpfeife. Aber irgendwie noch so hieß und dann werden wir schon auch irgendwie noch einen dritten Teil bekommen und irgendwas wird Ayumi dann schon wieder zeichnen können und so. Und das, da hat man scheinbar irgendwie ein Thema gefunden, was man irgendwie toll findet. Also, ja, na gut. Blicken wir mal auf die kommenden Episoden. Da haben wir am 30. April, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, schon in der Vergangenheit, Episode 1041, das unaussprechbare Alibi, was so ein bisschen vom Titel her erinnert an der Augenzeuge, der nichts sagen kann. Auch gerade im Japanischen klingt das sehr ähnlich. Auch wie ein Detective Boys Fall, aber diesmal mit Ai Haibara, die hier bei dem bebilderten Tagebuchfall diesmal nicht dabei war. Ich glaube, im ersten Teil war sie ja dabei, ne? Ja. Hat es scheinbar beim zweiten Teil auch nicht mehr für Haibara gereicht. Auch wieder ein Minuspunkt. Und dann am 7. Mai kommt Episode 1042, Wild Police Story Case Kenji Hagiwara, ja, wie wir uns erinnern. Wild Police Story ist ja aus irgendwelchen Gründen im Anime auch immer noch nicht vorbei, aber wir nähern uns zumindest dem Ende. Und da kommt jetzt dann die zweite Episode im Mai. Weitere Episoden sind jetzt bislang noch nicht bekannt. Also der nächste Kanon-Fall würde dann ja aus Band 98-99 kommen. Wir hatten ja im Januar da die letzten drei kanonischen Adaptionen, wenn wir jetzt mal Wild Police Story ausklammern. Ob das ja jetzt noch im Mai kommt oder ob wir noch ein paar Filler bekommen, das werden wir dann in den nächsten Wochen erst erfahren. Ja, bleibt abzuwarten, wie die Episode wird. Also ich konnte mir jetzt aus der Vorschau auch nicht wirklich was zusammenreimen, außer eben, was du schon gesagt hattest, die Verbindung zu dem Augenzeugen, der nichts sagen konnte vom Titel her, musste ich auch sofort dran denken. Aber ja, die Episode damals war auch nicht so doll. Also von daher mal gucken, was sie da zusammenstellen werden. Wir werden es erfahren, beziehungsweise ihr habt es hoffentlich dann gelesen bei Conan News. Und wir werden dann entsprechend im nächsten News-Podcast da nochmal ausführlicher darüber berichten. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Conancast News Podcast für den April 2022 angekommen. Ich verweise an dieser Stelle wie immer nochmal auf unsere Online-Präsenzen connews.org, alle aktuellen News rund um Detective Conan, Yaiba und Magic Kaito, conwiki.org, ein tolles Mitmach-Wiki rund um Detective Conan, Magic Kaito und Yaiba und das Conan-Forum, conforum.org, wo man mit anderen Usern diskutieren kann, wenn man lieber chatten möchte. Dann haben wir auch einen Discord-Server, connews.org/discord, da kriegt ihr den Invite-Link. Und wie gesagt, im Conan-Forum jetzt auch der Charakter-Contest, wenn ihr das jetzt hier noch im Mai hört, ist jetzt schon im vollen Gange. Da gerne für eure Favoriten abstimmen und anfeuern. Lasst eure Kreativität freien Lauf, wir freuen uns auf eure Beiträge. Auf Social Media könnt ihr uns finden auf youtube.com/connews, twitter.com/connews, facebook.com/connews und instagram.com/connews. Unterstützen geht über Patreon, über Einkäufe, über unseren Amazon Affiliate Link oder indem ihr unseren Discord Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und verweise gern noch auf das kommende Event zu den Detective Conan Fanpremieren am 20. Mai. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht doch da gerne hin.